ist Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Pläne für ein vereinfachtes Steuersystem in Deutschland stehen offenbar erstmals vor dem Aus. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, lehnt die Bundesregierung entsprechende Vorschläge der Länder im Großen und Ganzen ab. Rebecca Lühr. Darunter unter anderem Vereinfachungen bei der Abrechnung eines Arbeitszimmers und des Nachweises von Pflegekosten oder auch eine Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages. Das hätte bei der Steuererklärung für rund 1 Million Arbeitnehmer beim Werbungskostenangeben das lästige Quittungen sammeln überflüssig gemacht, schreibt die Süddeutsche. Doch weil der Staat damit 630 Millionen Euro weniger eingenommen hätte, sei der Vorschlag im Bundesfinanzministerium durchgefallen. Auch wenn dem Bericht zufolge die restlichen Vorschläge die Steuerausfälle ausgeglichen hätten. Die SPD will im Falle eines Wahlsieges die gesamte Familienförderung überprüfen. Es könne nicht darum gehen, an einzelnen Instrumenten rumzustricken, sagt der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück, Spiegel Online. Vielmehr gehe es um eine Komplettumstellung mit dem Schwerpunkt auf Betreuung. Hintergrund ist eine Studie über die Wirksamkeit der verschiedenen Leistungen. Volker Schaffranke. Aber auch aus der schwarz-gelben Regierung gibt es erste Reaktionen. Die FDP-Vorsitzende des Bundestagsfamilienausschusses Sibylle Laurisch plädiert für ein sogenanntes Kinderbasisgeld. Dies könne als unkomplizierte Grundleistung gezahlt werden, die wirklich ankomme. Wir müssen erkennen, dass wir mit vielen Leistungen Gutes wollen, aber nicht wirklich erreichen, so die FDP-Politikerin. In einem Gutachten aus dem Familienministerium, aus dem der Spiegel umfangreich zitiert, werden die meisten familienpolitischen Leistungen wie Kindergeld als untauglich und wirkungslos bezeichnet. Spaniens Ministerpräsident Rajoy kommt heute zu Bundeskanzlerin Merkel nach Berlin. Es geht vor allem um die Euro-Krise. Rajoy hat zu Hause mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Silke Engel. Deutsch-spanische Regierungskonsultationen nennt sich ein solches Treffen offiziell, Ausdruck besonders enger und wichtiger Beziehungen. Doch die Korruptionsvorwürfe gegen Rajoy überschatten den Besuch. Der Ministerpräsident kämpft zwar weiter für seine Integrität, am Wochenende wies er die Kritik zurück, versprach Transparenz und kündigte die Offenlegung seiner Steuererklärungen im Internet an. Doch in Spanien wächst der Druck. Deutsche Regierungsvertreter lehnten es bisher ab, sich dazu zu äußern. Erstmals seit fast einem Jahr hat sich der frühere kubanische Staatschef Fidel Castro wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Staatsfernsehen war zu sehen, wie der gesundheitlich angeschlagene 86-Jährige in einem Wahllokal seine Stimme abgab. Dort soll er sich nach einem BBC-Bericht eine Stunde lang mit anderen Wählern und Reportern unterhalten haben, ehe er unter dem Jubel der Menschenmenge in einem Auto davonfuhr. In diesen Minuten beginnt der Kartenvorverkauf für die diesjährige Berlinale. Ab Donnerstag sind über 400 Filme zu sehen. Sandra Strack. Karten gibt es in den Potsdamer Platzarkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und online. Im Netz ist allerdings nur ein begrenztes Kontingent verfügbar. Wer einen Film sehen möchte, sollte gut planen, denn die Karten gibt es jeweils schon 3 Tage vor der Vorführung. Ab Donnerstag werden bei der Berlinale rund 400 Filme aus aller Welt gezeigt. 19 davon bewerben sich um die begehrten Trophäen, den goldenen und die silbernen Bären. Am 16. Februar ist dann die Preisverleihung. Einen Tag später enden die Filmfestspiele mit einem Publikumstag. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Die Zeit, es wird gleich 10.04 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Es ist und bleibt grau heute. Von der Elbe her zieht gerade ein dickes Regengebiet über das Sendegebiet gen Osten. Später geht's dann in Schauerwetter über und von der Prignitz her sind einzelne Auflockerungen möglich bei Höchstwerten zwischen 5 und 8, in Berlin um 7 Grad. Momentan liegen wir verbreitet noch knapp bei 2 Grad über dem Gefrierpunkt. Nachts gibt's dann nur einzelne Schauer und es wird wechselnd bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 3 Grad im Süden und 1 Grad im Norden Brandenburgs. Und morgen wird's leider ähnlich ungemütlich, weil fast durchweg grau. Es kann immer wieder Schauer geben. Die Wahl als Regen, Schnee oder Graupel runterkommen. Das Ganze dann auch noch mal bei 3 bis 6 Grad maximal. Verkehr. Auf der A10, dem westlichen Ring Richtung Werder, wird bis ca. 15 Uhr gebaut zwischen Potsdam Nord und Leest. Solange ist die rechte Spur gesperrt. Auf der A24 Richtung Berlin ist zwischen Herzsprung und Neuruppin nach einem Verkehrsunfall der Standstreifen blockiert. Im weiteren Verlauf ist der Pannen-LKW allerdings jetzt weg. Zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd haben sie wieder freie Fahrt. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding liegen zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn. Die rechte Spur ist gesperrt und es stockt ab dem Dreieck Schmargendorf. In Meichau auf der Dorfstraße müssen Sie auch mit Stau rechnen. Zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ordnetzstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Und Sie haben uns jede Menge Blitzer gemeldet. Die stehen auf der A9 Richtung Leipzig im Dreieck Potsdam, auf der A12 Richtung Berlin kurz vorm Parkplatz Briesenluch. Auf der B5 kann es Sie in der A10 Auffahrt Spandau erwischen, wenn man aus Berlin kommt. Auf der B158 in Seefeld Richtung Berlin und in Berlin-Kreuzberg auf dem Bethaniendamm. Und wenn Sie weitere Blitzer entdecken unterwegs, dann melden Sie die einfach dazu. Die Nummer ist die 0331 70 99 888. Wir bedanken uns und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Lutz Schramm. Guten Tag allerseits. Mein Name ist Lutz Schramm. Ich bin eine Radiolegende. Legendär ist etwas, wenn es länger her ist und wenn es vorbei ist und wenn man zumindest in Grundzügen davon ausgehen kann, dass es auf die eine oder andere Weise relevant war. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei mir die Sendung Paroktikum war, die ich bei DT64 und Rockradio B moderiert habe. Es war eine Sendung, die den sozialistisch erzogenen Jugendlichen im Arbeiter- und Bauernstaat und danach musikalisches Teufelszeug vorgespielt hat. Schlimmer als alles je, je, je in der Zeit davor. Und natürlich habe ich das Teufelszeug halbwegs gut verpackt, damit mir niemand auf die Schliche kommt. Aber irgendwann hat sich rumgesprochen, dass es da im musikalischen, im Radioluftraum leckeres Material gibt, das die jungen Hörerinnen und Hörer aufgesogen haben geradezu. Sie sind zu den Konzerten gegangen, sie haben eigene Bands gegründet, sie haben Aufnahmen gemacht, sie haben die Aufnahmen ans Radio geschickt und so war der Kreislauf geschlossen sozusagen. Und ich konnte Musik spielen, die neu war und zu mir gekommen ist. Oh. Love by Wire von Division. Es ist interessant, man lernt sofort. Also man kommt in ein Studio und lernt sofort was dazu. Es gibt alte CDs. Wow. Die sind leiser und machen andere Sachen, die neue CDs nicht machen. Ich begrüße Sie nochmal bei den Radiolegenden von Radio 1. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass wenn ich hier zu einer Legendensendung eingeladen bin, auch alte Musik spiele. Deswegen werden wir jetzt hier so eine kleine Oldies-Party haben. Es wird allerdings in den 3 Stunden auch das eine oder andere von meinen aktuellen Lieblingssongs zu hören sein. Aber hauptsächlich geht es schon um die 70er, die 80er und die 90er. Ich habe Gäste eingeladen, beziehungsweise die Redaktion von Radio 1 hat sie für mich eingeladen. Da sind Jan Kummer und Felix Kummer, Vater und Sohn, Philipp Bohr, Flake Lorenz und irgendwann muss ich anfangen zu atmen und dann können wir wieder Musik hören. Das hier ist schon so ein schöner Oldie aus den 80ern. 1984, Marcus Smith, The Fall mit Creep. Same slouch. You had last time he was around. His oppression abounds. His type is doing the rounds. He is a scum egg, a horrid, trendy wretch. Black saucers at the back of your neck. Interruption. Side when you talk, and the presence of this ugly gawk is offending. Make sure you're not absorbed with his luck. He'll absorb all your talk. Bright song became a fine morn. A populist, well, with his class at least. But they gave real age, and for that we all must pay. For that we all do pay. Damit der Kopf frei wird für andere Sachen. Die Rückkehr der Radiolegenden. Das war Adrienne Stein, Wahnsinnssong, der sich so langsam aufbaut und man kriegt gar nicht mit. Irgendwann singt sie und dann ist es doch schon ganz schnell zu Ende. Den habe ich sehr geliebt, den Song. Sehr geliebt haben wir wahrscheinlich alle die Zeit, in der Dagmar Berghoff die Tagesschau gesprochen hat. Heute ist sie plötzlich im Radiostudio. Hallo nochmal. Hallo. Willkommen in diesem kuscheligen Studio, wo ganz viel Kameras neuerdings sind. Ich glaube, so viel wurde noch nicht bei Radio 1 gefilmt, aber das ist schon okay. Einmal ist immer das erste Mal. Ja. Frau Berghoff, wie sind Sie zum Radio gekommen? Eine ganz einfache Frage. Also ich bin sozusagen vom damaligen Chef des Südwestfunks, vom Hörfunkchef, entdeckt worden. Ich habe ein Vorsprechen da gemacht. Eigentlich wollte ich ja zum Theater, aber dann hat der gesagt, wir würden Sie hier gerne haben, nicht nur als Radiosprecherin, sondern auch als Fernsehansagerin. Und dann habe ich gedacht, ach, ich lerne das mal schnell ein Jahr, dann kann ich das auch noch und dann gehe ich ans Theater. Und ich habe dann richtig von der Pike auf Radio gelernt mit Zeitansagen, wo man schon unterschiedlich formulieren musste und das Herz pochte, weil man sich traut, den Satz zu sagen. Das muss man ja erstmal lernen, wenn so ein Rotlicht angeht, auch wirklich sich zu trauen, das zu machen. Und gleichzeitig war ich da Fernsehansagerin im Regionalprogramm. Ziemlich bald wurde ich dann die überregionale Ansagerin für die nächsten 5 Jahre. Insgesamt war ich 7 Jahre dort beim Südwestfunk, sodass ich immer beides gemacht habe, aber nicht nur Ansagen, sondern auch Moderationen. Irgendwann bis hin zu 4-stündigen Sendungen und im Fernsehen mit kleineren und auch mittelgroßen Moderationen. Wie ist das? Also Ansagen hört sich immer so dröge an. Also man geht hin und liest irgendeinen Text vor oder sagt irgendwas, was jemand anders einem gesagt hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht ganz so ist. Also irgendwie kann man schon versuchen, sich auch damit zu identifizieren, oder? Ja, also erstens mal habe ich mich geweigert, wenn ich als Ansagerin des Südwestfunks, das Gesicht des Südwestfunks, nur sagen sollte und nun irgendeine Sendung vom Südwestfunk. Da habe ich mich geweigert, weil ich gesagt habe, da können Sie dann auch eine Tafel hinstellen. Ich möchte dann schon mich als Gastgeberin des Senders fühlen und einen Satz noch dazu sagen, es erwartet Sie oder irgendwie auf ein Thema hinweisen. Das haben die dann, also Report war das in der Regel mal. Nur ein Report vom Südwestfunk, dachte ich, nee, das ist zu wenig. Und im Radio ist es so, dass man ja, wenn man Moderationen macht, seine eigenen Moderationen schreibt. Oder wenn man Interviews macht innerhalb der Sendungen, die man moderiert, dann muss man wissen, worum es da geht. Das heißt, man beginnt zu recherchieren. Das ist Learning by Doing. Also man muss da gar keine Journalistenschule besuchen unbedingt, sondern man merkt dann, wo hole ich mir Informationen her. Entweder bei jemandem, den ich kenne, oder ich gehe in damals noch die Bibliothek, weil das Internet gab es noch nicht. Ja, heute ist es wahrscheinlich einfacher. Was ist dann passiert, dass Sie zum Fernsehen gekommen sind? Ja, also Sie meinen jetzt zur Tagesschau. Zur Tagesschau. Ja, ich bin... Das ist ja, also für jemanden, der irgendwie nur so das zentrale ARD-Programm kennt, ist das natürlich dann erstmal Dagmar Berghoff in der Tagesschau. Ja, ich bin dann von Baden-Baden nach Hamburg zurückgegangen und war dort auch Ansagerin und auch Moderatorin im Radio und habe so eine sehr berühmte Radiosendung NDR2 von 9 bis 12:30 damals moderiert. Und so lang ging sie auch, von 9 bis 12:30. Und plötzlich rief eben Herr Köpke an, beziehungsweise ein Techniker sagte, Köpke am Telefon. Ich sage, wie? Hä? Damals, 1976, war das wirklich so, wie wenn Hollywood anruft. Dieser große Nachrichtenmogul. Ich dachte, was will der von so einer kleinen Moderatorin wie dir? Und er sagte dann, ja, ich höre Sie gerade da senden. Sie haben ja eine ganz angenehme Stimme. Sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Mhm. Da dachte ich, was? Der muss sich doch kennen als Fernsehansagerin. Hat er mir dann bestätigt beim Vorsprechen. Natürlich kannte ich sie. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine angenehme Stimme. Und ja, dann habe ich 2 Castings, Vorsprechen gemacht und dann war ich eine Woche später schon dran. Und also es ging dann ganz schnell. Haben Sie seitdem weiter Radio gemacht oder ist dann nur noch Tagesschau? Ich habe die ganze Zeit Radio gemacht, bis vor einem Jahr. Also Radio war mein ganzes Leben eigentlich, neben der Tagesschau konnte man eine ganze Menge machen. Ich habe die ARD-Wunschkonzerte gemacht mit Marc Schautzer, im Abendkleid eine schöne Treppe runtergehen und eben auch eigene Texte und Interviews machen. Oder ich habe viele, viele Zirkussendungen aus Paris gemacht, bis vor 4 Jahren. Oder weil ich auch Französisch kann, ein bisschen. Und viele andere Sendungen. Also das Hauptding war nur Tagesschau, aber drumherum ganz viel. Hier sind wir ja bei den Radiolegenden, 2 Wochen bei Radio 1. Menschen, die durch das Radio bekannt geworden sind. Gibt es Idole im Radio für Sie? Leute, die Sie früher oder jetzt im Radio gehört haben und wo Sie sagen, so möchte ich sein oder den höre ich einfach gern? Also Idole habe ich nie gehabt, weil ich fand immer besser ein schlechtes Original als ein gutes, Imitation. Sie sind das beste Original. Ja, nein, aber es gibt schon Stimmen, die ich gerne höre oder Menschen, die sehr witzig sind. Aber was Radio angeht, habe ich natürlich vor allem den norddeutschen Raum. Also nur er ist, glaube ich, doch auch bundesweit bekannt, Carlo von Tiedemann. Das ist ein so lockerer Typ, der so auch schon relativ lange beim Radio dabei ist, also Jahrzehnte. Und der so witzig und lustig ist und manchmal geniale Einfälle hat, den höre ich zum Beispiel gern. Es kommt, glaube ich, auf die Stimme drauf an und dann auf das, was er sagt. Ja, vielen Dank bis hierher. Wir hören uns sowieso gleich wieder, halb zu den Nachrichten und dann bis um eins regelmäßig an dieser Stelle. Schönen Dank und viel Spaß noch als Radiolegende heute hier bei Radio 1. Danke, Lutz Schramm, gleichfalls. What can I do? Ich hatte ja versprochen, dass ich auch Musik spiele, die quasi heutzutage in meiner Playliste läuft. Anthony Haggerty gehört auf jeden Fall dazu. Das ist schon so ein bisschen ein Tempostopper, oder? So in all dem wilden Paroktikum-Zeugs jetzt sowas zu hören. Vielleicht können wir mit dem nächsten Song so ein bisschen das Tempo wieder aufnehmen. Obwohl das ja auch eher so ein schöner Offbeat. 1987 aufgenommen bei, ich glaube, Sikard Schubert. Da gab es nicht viel Studioauswahl für eine Band wie Hardpop. Alles besser. Aber niemand kann die Zeit zurückdrehen? Falsch. Also das mit der Zeit. Radio 1 holt deutsche Radiolegenden zurück. Ans Mikrofon. Hugo Egon Balder. Frank Elsner. Jürgen Kuttner. Christine Dähn. Gregor Rotschalk. Carmen Thomas. Lutz Schramm. Steffen Halaschka. Monika Dietl. Dagmar Berghoff. Und Thomas Gottschalk. Die Rückkehr der Radiolegenden. Vom 28. Januar bis zum 8. Februar. Immer von 10 bis 13 Uhr auf Radio 1. Für alle, die wissen, dass vieles von früher heute besser ist als früher. Und natürlich nur für Erwachsene. Hier ist Radio 1 mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. In Deutschland ist eine neue Debatte über die Familienförderung entbrannt. Anlass ist ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung, aus dem der Spiegel zitiert. Demnach sind die milliardenschweren Maßnahmen weitgehend unwirksam. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück fordert eine Überprüfung. Im Fall eines Wahlsieges wolle seine Partei möglichst viel Geld in die Infrastruktur und in eine bessere Kinderbetreuung stecken, sagte er Spiegel Online. Aus der FDP kommen Forderungen nach einer Art Kindergrundsicherung anstelle der verschiedenen Angeboten. Die S-Bahn-Krise ist vom Berliner Senat mitverursacht worden. Das geht laut Tagesspiegel aus einem Papier von 2003 hervor. Demnach hatten Senatsgutachter Einsparungen von rund 77 Millionen Euro vorgeschlagen, die später von der S-Bahn zum Teil umgesetzt wurden und die Krise maßgeblich beeinflusst haben. Besonders radikal wollten die Gutachter bei den Fahrzeugen kürzen. Nur noch die Doppelwagen der Baureihe 481 sollten im Einsatz bleiben. Probleme mit diesen Wagen lösten 2009 die noch heute anhaltende Krise aus. Jetzt läuft beim Fahrzeugneukauf die Zeit davon. In Berlin hat der Kartenvorverkauf für die 63. Berlinale begonnen. Tickets gibt es täglich von 10 bis 20 Uhr in den Arkaden am Potsdamer Platz, im Kino International und im Haus der Berliner Festspiele. Im Internet steht ein begrenztes Kontingent bereit. Der Vorverkauf fängt jeweils 3 Tage vor der Vorführung an, bei Wiederholungen der Wettbewerbsfilme 4 Tage vorher. Am Tag der Vorstellung kann man sein Glück nur an der Tageskasse des Kinos versuchen. Der bei einem Säureanschlag schwer verletzte Ballettchef Filin vom Moskauer Bolschoi hat das Krankenhaus in Moskau verlassen. Er wird nun direkt zur Weiterbehandlung nach Deutschland reisen. Ein Unbekannter hatte dem Ballettchef am 17. Januar Säure ins Gesicht geschüttet. Die Hintergründe sind noch unklar. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 10.33 Uhr. Radio 1. Wetter. Die aktuellen Temperaturen jetzt mit Judith Maro. 90% Niederschlagswahrscheinlichkeit haben wir mittlerweile erreicht. Das spricht eine deutliche Sprache. Es bleibt den ganzen Tag regnerisch, beziehungsweise mindestens noch die nächsten Stunden. Im Laufe des Tages soll es dann langsam in Schauerwetter übergehen. Von der Prägnitz sind eventuell sogar noch ein paar Auflockerungen möglich. Und es wird zumindest relativ mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad im Oderbruch und bis zu 8 Grad in der Prägnitz. Derzeit verbreitet um die 2-3 Grad über Null. Nachts geht es dann runter auf 3 bis 1 Grad. Es wird wolkig mit Auflockerungen und kurzen Schauern und morgen ebenfalls viele dichte Wolken, Schauer, die je nach Temperatur als Regen, Schnee oder Graupel runterkommen. Und wir haben aber immerhin noch fast gleichbleibende Höchstwerte zwischen 3 und 6 Grad. Verkehr. Achtung bitte, wenn Sie auf der A2 Richtung Berlin unterwegs sind, zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen liegen Reifenteile auf der mittleren Spur. Dafür gibt es Entwarnung für die A24 Richtung Berlin, die wohl Die Bergungsarbeiten zwischen Herzsprung und Neuruppin sind mittlerweile abgeschlossen. Dort sind alle Spuren wieder frei. Im Stadtverkehr Berlin leider nicht. Auf der A100 Richtung Wedding ist wegen Straßenschäden zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm die rechte Spur weiterhin gesperrt. Auf dem Stadtring zumindest hat sich's beruhigt. Es stoppt jetzt nur noch ein wenig am Ende der AWUS im Bereich des Dreiecks Funkturm. Und in Kreuzberg auf der Obernstraße wird seit heute Morgen gebaut. Zwischen Hermannplatz und Berwaldstraße geht's in Richtung Mehringdamm bis Mitte Mai nur einspurig voran. Dort wird's also öfter mal Stau geben. Blitze haben sie uns durchgesagt. Auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring, im Kreuz Oranienburg Richtung Dreieck Havelland. Auf der A12 Richtung Berlin, kurz vorm Parkplatz Briesenluch. Auf der B101 haben sie es in Richtung Trebin blitzen sehen, am Abzweig Berkenbrück. Und in Berlin-Weißensee auf der Rennbahnstraße in Richtung Greifswalder Straße. Und weitere Blitzer oder aber Staus können Sie gerne ergänzen. Die Nummer ist die 0331 70 99 888. Wir bedanken uns und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Lutz Schramm. Das waren die anderen Freitagabend in Berlin. Da gibt es so schöne Textzeilen wie: Wer kassiert den Judaslohn? Da kann man lange drüber nachdenken, wer damit gemeint sein könnte. Das war 1987. Die DDR lag zwar in den vorletzten Zügen, aber das wusste zu der Zeit noch keiner so genau. In der DDR gab es ja nur einen Plattenlabel, nämlich Amiga, und wenn man dort etwas produzieren wollte oder veröffentlichen wollte, dann musste man schon auch die eine oder andere Regel einhalten. Die anderen wurden aufgefordert, oder die anderen hatten die Möglichkeit, bei einer Platte mitzumachen. Allerdings sollten sie diesen Song dort nicht veröffentlichen. Und dann hat die Band für sich entschieden, verzichten wir doch auf eine Veröffentlichung bei Amiga und bleiben hart. Das ist eine sehr respekteinflößende Handlung, finde ich. Wer Informationen über die DDR-Underground-Szene finden will, der findet natürlich im Internet einiges. Ich habe vor einiger Zeit eine Website aufgesetzt, die paroptikum.de heißt. Dort hat sich in den letzten 6 Jahren ein Wiki entwickelt. Da schreiben so Zeitzeugen wie der Punk-Papst oder der Kollege der Tommy von Tape Attack und andere. Revoluser fällt mir noch ein aus Dresden. Also da kann man einiges nachlesen über die Geschichten, die damals in der DDR im Underground passiert sind. Paroptikum.de, kleine Werbung. Das ist ja auch wieder ein All-Time-Favorite von mir, eine norwegische Band, Motorpsycho. Say to me, love and to say. schön entspannte Musik am Montagvormittag bei Radio 1 und bei der Rückkehr der Radiolegenden. Mein Name ist Lutz Schramm und wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die normalerweise Pop Secrets heißt und in dieser Woche, genau wie in der letzten Woche, Radio Secrets heißt. Hier ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Und wenn Sie es rausfinden, dann rufen Sie bei Radio 1 an. Sie kennen die Nummer besser als ich, 0331 70 99 111. Achtung, Achtung. Turn the radio. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets. Das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Es klingt vielleicht etwas großkotzig, aber shit, Großkotz ist mein zweiter Vorname. Howard Großkotz Stern ist der bestverdienende Radiomoderator im ganzen beschissenen Universum. Laut des US-Magazins Forbes belief sich mein Einkommen im Jahr 2005 auf rund 237 Millionen Euro. Bei meinem Wechsel zum Satellitenradio Sirius bekam ich obendrein noch ein kleines Handgeld von 500 Millionen Dollar. Von solchen Summen können die Moderatoren bei Radio 1 nur träumen. Der Wechsel zu Sirius war allerdings auch dringend notwendig. Bei meinem alten terrestrischen Sender wurde ich ständig zensiert und zur Zahlung von Bußgeldern an die Bundesbehörde für das Fernmeldewesen verdonnert. Aber hey, ich quatsche nun mal gerne über Sex. Let's talk about sex, baby. Penisgrößen und ausgeflippte Sexualpraktiken sind einfach die Themen, die mir am meisten liegen. Und die mir das meiste Geld einbringen. Über Politik und Musik kann jeder Trottel labern. Aber nicht jeder schafft es, eine Horde nymphomaner Pornodarstellerinnen in seinem Studio zu bändigen. Etwas Hilfe habe natürlich auch ich bei meiner Howard Stern Show. Von 2001 bis 2010 trat bei mir ein verdammt talentierter Comedian auf. Am 21. September gestand der Typ live in meiner Show, heroinabhängig zu sein. Für die Zuhörer war das ein ziemlicher Schock. Ich ahnte, dass das nicht allzu lange gut gehen würde. Aber ich konnte dem Kerl nicht helfen. Anfang Januar 2010 versuchte er sich das Leben zu nehmen. Danach schied er aus meiner Radioshow aus. Wie hieß der verdammte Kerl noch gleich? Heute sagen wir adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Wie hieß der amerikanische Comedian, der 2001 bis 2010 in der Howard Stern Show auftrat und versuchte, sich im Januar 2010 das Leben zu nehmen? Das ist die Frage an Sie. Und wenn Sie es wissen, weil Sie Stammhörer von Howard Stern sind oder waren, dann rufen Sie die 0331 70 99 111 an. Thank you. Joy Division, Isolation, das war auch einer der Lieblingssongs der Paroptikum-Hörer, aber wem muss ich das noch erzählen? Wir haben gerade die Frage gestellt, welcher Comedian versucht hat 2010 sich das Leben zu nehmen als Star in der Howard Stern Show, hätte man ja eigentlich annehmen können, er hätte das nicht nötig gehabt. Charlotte ist am Telefon, hallo. Ja, hi, hallo. Wer war es denn? Es war Charlie Lang. Charlie Lang, ja, ist eine tragische Geschichte, oder? Ja, schon. Also ich bin auch nicht so ganz sicher mit dem Suizid, aber ich habe es dann doch noch schnell rausgefunden. Ja, er hat kurz vorher seine Heroinsucht gebeichtet sozusagen, ja. Und irgendwie ist er eine total tragische Figur gewesen, hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen, ist glaube ich aber dann auch wieder bei Howard Stern aufgetaucht, das habe ich jetzt auch nicht so genau auf dem Schirm. Nee, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber Suizid war mir noch nicht so ganz klar, aber schwere Drogensucht, naja, ist ja gar nicht so selten heutzutage oder früher, wie auch immer. Du hast was Schönes gewonnen, nämlich, jetzt muss ich mal gucken hier, was auf dem Zettel steht, ein Comic, der heißt Vakuum, von Lukas Jühlinger und zwar von einem Comiczeichner MB. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich will die Gelegenheit nutzen, kurz zu fragen, hast du auch eine meiner Sendungen gehört seinerzeit? Oder? Nee, ehrlich gesagt gar nicht so richtig, muss ich gestehen. Also ich bin frischer Spannung am Radio. Ich komme gerade aus dem Okay, dann kannst du dich halt von jedem Musikstück neu überraschen lassen, das hier auf dich zukommt, wie das folgende gleich. Ja, ich freue mich. Klasse, vielen Dank. Das ist das falsche Stück gewesen. Matthias Hanselmann. Das hier sind Lady. Yes, I'll wait. I think I'll go another day. Lady sind Nicole Ray und Terry Walker. Nicole aus Atlanta, Terry aus England. Vor 3 Jahren haben sie sich in New York getroffen und beschlossen, ihre Erfolgskarrieren zusammenzulegen. Beide hatten vorher schon Hits gelandet und für Stars wie Missy Elliott oder die Black Keys gesungen. Klassischer Soul verbunden mit Update-Hip-Hop, das war ihr musikalisches Ziel. Und etwas ganz Eigenständiges ist dabei herausgekommen. Zu erleben heute bei einem exklusiven Deutschlandkonzert im Roten Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Der Eintritt für Lady 15 Euro. Werbung. Weil Verrückte nie genug bekommen hat, Mediamarkt heute den unterbaufähigen Bosch Geschirrspüler mit superleisen 44 Dezibel, Energieeffizienzklasse A++ und Aquastopp für super saubere 444 Euro. Achten Sie auf unsere Beilage in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Liebling, was sagst du zu meinen neuen Schuhen? Na, Stimme weg. Ipalat Halspastillen. Pflanzliche Naturkraft. Bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz. Ipalat aus Ihrer Apotheke. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Im Sportteil. Nee, im Netto-Prospekt. Einfach besser. 20% mehr Inhalt bei Netto-Marken-Discount. Diese Woche bei Rama. 600 Gramm für nur 99 Cent. Und Mama Gina, original italienische Teigwaren. 600 Gramm für nur 49 Cent. Netto. Einfach besser. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. SPD und FDP kritisieren Familienförderung. Belgischer Kinderschänder will vorzeitig freikommen. Das Wetter regnerisch, 5 bis 8 Grad. Nobody wants to be a painter anymore. Nobody wants to fly a plane. Not for war. Stairway to fall is more than we need. Hands getting dirty, hearts full of greed. Raising the devil, not consciousness. Leading us with bank finesse. Raising little hippos, grains of sand. Little hippos, paid in our land. While little diplomats reach for help. Den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. In Deutschland ist eine neue Debatte über die Familienförderung entbrannt. Anlass ist ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung, aus dem der Spiegel zitiert. Danach sind die milliardenschweren Maßnahmen weitgehend unwirksam. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück fordert eine Überprüfung. Im Fall eines Wahlsieges wolle seine Partei möglichst viel Geld in die Infrastruktur und in eine bessere Kinderbetreuung stecken, sagte er Spiegel Online. Aus der FDP kommen Forderungen nach einer Art Kindergrundsicherung anstelle der verschiedenen Angebote. Ein belgisches Gericht verhandelt heute über die vorzeitige Freilassung des verurteilten Kinderschänders Dutroux. Er hofft, mit einer elektronischen Fußfessel das Gefängnis verlassen zu dürfen. Doch seine Aussichten stehen schlecht. Sabine Henkel. Dutroux ist 2004 wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte mehrere Kinder entführt, vergewaltigt und gefoltert. Er ist der Haupttäter. Seine Ex-Frau war seine Komplizin. Die Staatsanwaltschaft und die Gefängnisleitung haben sich dagegen ausgesprochen, dass Dutroux vorzeitig freikommt. Ein Hafturlaub wurde ihm vor kurzem nicht gewährt, weil er als rückfallgefährdet eingestuft wurde. Die S-Bahn-Krise ist vom Berliner Senat mitverursacht worden. Das geht laut Tagesspiegel aus einem Papier von 2003 hervor. Holger Hansen. Demnach hatten Senatsgutachter Einsparungen von rund 77 Millionen Euro vorgeschlagen, die später von der S-Bahn zum Teil umgesetzt wurden und die Krise maßgeblich beeinflusst haben. Besonders radikal wollten die Gutachter bei den Fahrzeugen kürzen. Nur noch die Doppelwagen der Baureihe 481 sollten im Einsatz bleiben. Die technischen Probleme dieser Wagen lösten 2009 die noch heute anhaltende Krise aus. Jetzt läuft beim Fahrzeugneukauf die Zeit davon. Die Brandenburger Landesregierung steht wegen ihrer Wirtschaftspolitik in der Kritik. Sie soll auf mehrere Millionen Euro Fördergelder des Bundes verzichtet haben. Sabine Vossen. Brandenburg hat allein im vergangenen Jahr über 9 Millionen Euro für Investitionen verfallen lassen. Denn das Land wollte den nötigen Eigenanteil nicht dazuschießen. Im aktuellen Doppelhaushalt werden sogar 27 Millionen Euro nicht gegenfinanziert. Die Landesregierung will dadurch sparen. Doch die Industrie- und Handelskammern halten das für einen großen Fehler. Wie die Potsdamer neuesten Nachrichten schreiben, bereiten sie zurzeit ein entsprechendes Protestpapier vor. Von den Unternehmerverbänden in der Region hieß es, Sparen sei zwar ehrenwert, schaffe aber weder Arbeit noch Wertschöpfung. In Deutschland geht mittlerweile jeder vierte Todesfall auf Krebs zurück. Das teilte das Statistische Bundesamt zum heutigen Weltkrebstag mit. Der Anteil der bösartigen Tumorerkrankungen bei Verstorbenen sei in den vergangenen 30 Jahren um fast 25% gestiegen. Die häufigste Krebsart mit Todesfolge waren demnach Erkrankungen der Verdauungsorgane. In Berlin hat der Kartenvorverkauf für die diesjährige Berlinale begonnen. Ab Donnerstag sind über 400 Filme zu sehen. Sandra Strack. Karten gibt es in den Potsdamer Platzarkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und online. Im Netz ist allerdings nur ein begrenztes Kontingent verfügbar. Wer einen Film sehen möchte, sollte gut planen, denn die Karten gibt es jeweils schon 3 Tage vor der Vorführung. Ab Donnerstag werden bei der Berlinale rund 400 Filme aus aller Welt gezeigt. 19 davon bewerben sich um die begehrten Trophäen, den goldenen und die silbernen Bären. Am 16. Februar ist dann die Preisverleihung. Einen Tag später enden die Filmfestspiele mit einem Publikumstag. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Die Zeit, es ist jetzt 11.04 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Zürich Maro verbreitet 2 bis 3 Grad über Null, aber es wird heute nochmal vergleichsweise mild mit 5 bis 8 Grad, in Berlin um 7 Grad maximal. Allerdings bleibt es auch leider durchweg grau. Momentan noch verbreitet mit Regen, später sind dann nur noch Schauer dabei. Von der Prignitz her sind unter Umständen auch ein paar Auflockerungen möglich. Nachts wird es dann überall auch mal länger aufgelockert und es gibt nur einzelne Schauer bei Tiefstwerten zwischen 3 und 1, in Berlin um 2 Grad. Und morgen erwarten wir immerhin noch 3 bis 6 Grad. Es bleibt aber leider ungemütlich mit dichten Wolken und Schauern, die je nach Temperatur entweder als Schnee, Graupel oder aber Regen runterkommen. Verkehr. Auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder, steht zwischen Ludwigsfelde West und dem Dreieck Nutetal ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Auf dem westlichen Ring Richtung Werder wird zwischen Potsdam Nord und Lees noch bis ca. 15 Uhr gebaut. Solange ist die rechte Spur gesperrt. Ebenfalls aufgrund von Bauarbeiten auf der A115 stadtauswärts sind am Dreieck Nutetal ebenfalls nur 2 Spuren befahrbar bis ca. 15 Uhr. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding sorgen Straßenschäden für Probleme. Zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm Potsdams die rechte Spur gesperrt und auf der A115 im Dreieck Funkturm die linke Spur. Das Ganze in der Tangente zur A100 Richtung Süden. Ebenfalls wegen Straßenschäden. Und sie haben uns eine ganze Menge Blitzer gemeldet. Auf der A9 Richtung Leipzig im Dreieck Potsdam, auf der A13 im Spreewald-Dreieck Richtung Berlin, auf der B5 kann es sie in der A10 Auffahrt Spandau erwischen, wenn sie aus Berlin kommen, in Potsdam in der Amundsenstraße und in Kreuzberg im Bethaniendamm. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir natürlich gerne entgegen unter der 0331 70 99 888. Dankeschön und eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Lutz Schramm. Kinder spielen mit Streichhölzern. Sprint, Sprint, Feuerwehrmeter, Sprint, Sprint, die Feuerwehrmeter, Sprint, Sprint, Feuerwehrmeter, Sprint, Sprint, die Feuerwehrmeter. Das ist Müllstation aus Eisleben mit einem kleinen, schmissigen Song, der uns das Herz erfreut hat, hoffe ich jedenfalls. Hier bei Radio 1 bei den Radiolegenden, mein Name ist Lutz Schramm. Und bevor die ersten Studiogäste ins Studio kommen, noch ein etwas grooviger Sprechgesang aus West-Berlin 1984. Ach herrje, ach herrje. Eigentlich sollte hier ein schöner Sprechgesang von Max Gold zu hören sein. Jetzt ist hier nur schöne Musik von Max Gold zu hören gewesen. Vielleicht haben wir nachher Zeit, das nachzuholen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Radio 1. Damit der Kopf frei wird für andere Sachen. Die Rückkehr der Radiolegenden. Ein interessanter Aspekt meiner Arbeit mit der unangepassten Musikszene in der DDR waren Rundfunkproduktionen, später auch zumindest bei einer dann eine Plattenproduktion, bei der ich als Redakteur beteiligt war oder sozusagen als Produzent. AG Geiger aus Karl-Marx-Stadt gehörte zu meinen Stammkunden in der Zeit und ich freue mich jetzt, Jan Kummer, den Sänger der AG Geiger, und seinen Sohn Felix im Studio begrüßen zu können. Felix und sein Bruder Till gehören zur Band Kraftklub und ich bin sehr gespannt, wie dieses Treffen der Generationen bei Radio 1 ablaufen wird. Wenn ich mit meinem taubenblauen Sportjackett durch die Straßen eile, dann vorm Gummiladen verweile, dann zeigen die Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben. Da gaffen sie wieder, die Dicken, die Dünnen, die Großen und Kleinen, doch ich hab kein Interesse an Frauenbeinen. Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischneim. Gott, lass sie doch vor Sehnsucht weinen, Tränen rühren mich bei keinem, mit gelben Pantalons und Sportjackett finden mich die Mädels freilich nett. Mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischleim. Und wenn ich mich doch mal bequeme und eine mit auf Bude nehme, dann steck steck ich sie zu den anderen in den Schrank. So geht's bei mir die Sache lang, mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen. '87 in Karl-Marx-Stadt, ein riesen Ü-Wagen steht vor einer kleinen Galerie. Aufgeregte junge Musiker sitzen in der Galerie und versuchen mit ihren Instrumenten professionelle Aufnahmen zu machen. Und draußen im Ü-Wagen sind die Radiotechniker, die sich ununterbrochen an den Kopf schlagen. Jan Kummer und Felix Kummer sind bei mir im Studio, eine Musikerdynastie aus dem Süden der Republik. Vater und Sohn, die in ihrem Leben schon viel Unterhaltungskunst produziert haben. Der eine als aktueller Popstar, der andere als damaliger Underground-Künstler. Willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Jan, wie war das mit dem großen Ü-Wagen vor der Galerie? War das irgendwie, hat euch das nervöser gemacht als unbedingt nötig? Oder war das völlig egal, wie groß die Maschinen sind, die die Songs der AG Geiger aufnehmen? Naja, es war ja sehr diskret gehandhabt worden. Also wir waren ja oben in der Galerie. Und dieser riesige Ü-Wagen stand ja unten, also den hat man dann schnell vergessen, da gingen so ein paar Kabel ins Nirgendwo. Also insofern ist mir das erstmal so richtig zu Bewusstsein gekommen, dann wieder, wie seltsam das eigentlich war, als ich dann Fotos gesehen habe von dieser kleinen Straße, wo ein für Ostverhältnisse ziemlich mächtiger Wagen dort stand, mit der ganzen Technik drin. Aber wir haben das eigentlich vergessen im Nu. Ich muss mal kurz zwischenfragen. Ihr habt Plattenaufnahmen mit einem Ü-Wagen gemacht? Nee, da ging es um die Rundfunkaufnahmen. Ach so, ich weiß nicht. Ja. Die Aufnahmen sind so clean. Ich weiß mir so vorhin, dass ihr da eine Platte aufgenommen habt mit einem Ü-Wagen. Das spektakulär. Das, da ging es um die Rundfunkaufnahmen, damit die mal vom Lutz seiner Sendung abgesehen überhaupt spielbar auch waren. Genau, in das einer war besseren Qualität, die abzuliefern als eben vom Tape. Genau. Das war in der Zeit, wo, also es gab wenig Musik, die ich in meiner Sendung spielen konnte, die ja eher so Underground-Kram im Programm hatte, aus der DDR. Also es war schon schwer, an Musik ranzukommen, die im Underground produziert wurde. Natürlich waren die Bands nicht so heiß drauf, die Sachen zu schicken und dann vielleicht unter Kontrolle wieder irgendwo weggeschickt zu werden. Und interessanterweise hat dann eben zum Beispiel Frank Bettschneider von der AG Geiger hat ein Tape geschickt und hat gesagt, ja, guck mal, vielleicht kannst du damit was anfangen. Und daraus hat sich dann so eine Zusammenarbeit ergeben. Ich war sofort großer Fan der Band. Und nach einem knappen Jahr haben wir dann so ein Arrangement organisiert, also kein Konzert mitzuschneiden, sondern eben so eine Art Pseudo-Studio-Produktion zu machen. Alles klar. Und das war für alle aufregend. Also für mich sowieso, weil ich hatte vorher schon Erfahrungen gesammelt mit Live-Mitschnitten, eben auch mit der offiziellen Studiotechnik und den Bands, die da irgendwie zusammengebracht werden mussten. Aber das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also ich habe dann danach gleich einen Artikel für die Unterhaltungskunst geschrieben, Erfahrungen eines Jungproduzenten, wo diese ganzen Animositäten, vor allem dann eben von den Technikern, die gesagt haben, was machen die denn da, was ist denn für komisches Zeug? Und war das in Chemnitz in irgendeiner Galerie oder war das irgendwo in Berlin? Das waren da Galerie Hermannstraße in Chemnitz auf dem Brühl. Echt? Ja, die gibt's schon lange nicht mehr, die Galerie. Also der Felix kennt sie nicht. Und die waren so freundlich, uns dort zu beherbergen. Und von der Galerie kam überhaupt auch die Idee, zum Beispiel um diese Musikeinstufung drumherum zu kommen. Die hatten diese glorreiche Idee, dass wir doch ein Unterhaltungskollektiv gründen sollten. Ja. Also mit der Galerie waren wir eigentlich eng verbandelt, aber mit den Texten, Lutz, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, das war beim Ostradio schon so, dass man die Texte bevor, also gut, das war schon zusammen, man hat die Musik vorgespielt und dann haben sich da Leute, die quasi die Kohle freigeben für so eine Produktion, haben sich das angehört und haben gesagt, ja, ist okay, kann man machen. Die sollen vielleicht nochmal proben, also haben sie nicht bei euch gesagt, sondern bei anderen Bands. Aber in Wirklichkeit ging es eben hauptsächlich auch um die Texte, um zu gucken, ob da nicht jemand was Komisches singt, was man nicht nur politisch, sondern vielleicht auch aus anderen Gründen nicht vertreten kann und was man nicht unbedingt auf die Öffentlichkeit loslassen will. Also es war so eine richtige, das nannte sich das Lektorat und da saßen dann Leute wie Fred Gerz, der normalerweise Schlager geschrieben hat. Und die konnten sich dann so Bands wie die Skeptiker oder Kaltfront anhören oder eben AG Geige. Ja, eine schöne Vorstellung. Also das hast du damals, glaube ich, gar nicht erzählt. Ah, das ja. Hast du so für dich behalten. Genau, das war schöne Momente. Ja? Genau, das war, glaube ich, auch besser, dass ich es für mich behalten habe. Ja. Bin dann einfach da hingegangen, habe die Tortur ertragen, das durchknüppeln zu müssen und habe dann die Bands ihren Spaß bei den Aufnahmen haben lassen. Warst du beim Lektorat, Felix, wegen eurer Platte? Nee. Ah, da hat sich doch was verändert. Aber ich hätte es natürlich sehr gerne von so einem Schlagersänger gegenlesen lassen. Ja. Da kann man noch was lernen. Also jetzt einfach. Sicherlich. Ne? Ja. So was Metaphern angeht und ja. Genau. Lyrik, Dinge wie das. Jan, es gibt einen Film über die AG Geige. Ein Dokumentarfilm, der nennt sich AG Geige, ein Amateurfilm. Das Amateur hat, glaube ich, nichts mit der Qualität des Films zu tun, sondern das spielt dann auch nochmal mit dem Amateurband-Status der AG Geige. Mhm. Was kann man da erwarten, wenn man den sich im Kino anguckt? Also wir haben uns da gar nicht groß in die Produktion eingemischt, eingemengt. Und hatten allerdings dann immer die Hoffnung, dass da endlich mal gewissermaßen diese Lücke geschlossen wird, die es immer so gab. Die Leute haben heutzutage, wenn sie das irgendwie entdecken oder sowas, die haben meistens nur die Platte in der Hand oder die CD und kannten das andere, was da eigentlich dazugehörte, das war immer ein mächtiger Erklärungsbedarf, dass da noch Filme dazugehörten, dass es eher so ein Kunstprojekt war, dass wir uns jetzt in dem Sinne gar nicht so als Musiker verstanden haben. Und solche Sachen musste man immer noch hinzufügen. Und das ist ja auch klar, das kann ja keiner für sich selber entdecken, wenn man nur die Platte in der Hand hat. Und da war für uns die Hoffnung, dass über den Film ein bisschen erklärt wird, was dieses Projekt eigentlich beinhaltete, was es eigentlich zu bedeuten hatte, nach unserer Sicht auch. Und ich bin eigentlich zufrieden. Also mir gefällt der Film, hatte dann schon so ein bisschen, auf der einen Seite haben wir uns rausgehalten, das war auch gut so. Und auf der anderen Seite waren wir natürlich gespannt, ob das nicht vielleicht, was heißt gespannt, da ist eine leichte Sorge natürlich, ob es vielleicht ein bisschen langweilig ist, weil naturgemäß nicht so viel Bildmaterial da war, aus dem Osten eben, ne? Und ob das auch überhaupt noch jemand irgendwie interessiert, so, ne, diesen Kosmos erklärt zu bekommen. Und das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert und wir waren auch angenehm überrascht, dass es auch rege nachgefragt wurde. Also bisher, wenn man den irgendwo, wenn der zu sehen war, war das immer ausverkauft und nicht so ein nostalgisches Treffen. Ja, da waren wir nochmal sehr beruhigt, ja, dass das Interesse doch durch verschiedene Generationen ging. Und das war angenehm. Also diese Vorstellung, dass man da irgendwo sitzt in so einem Ostclub und einen Film über eine Ostband anguckt und dann sind Zeitzeugen nur dabei mit langen grauen Haaren. Also das war eine fürchterliche Vorstellung und das ist aber angenehmerweise bis jetzt noch nirgendwo so eingetreten. Also ich kann das bestätigen. Ich habe den Film bei den Leipziger Dokumentarfilmtagen gesehen und habe auch an den Reaktionen des Publikums, das war eben auch wirklich gemischt, waren Leute dabei, die wussten, was sie da zu erwarten haben im Groben und einige haben das erste Mal wahrscheinlich von AG Geige was gehört und am Ende waren alle interessiert. Also das, man merkt das sofort. Und ich finde, das ist eben genau auch gut gemacht mit den visuellen Dingen, also mit den knappen visuellen Dingen, die dann offenbar auch für den Film teilweise noch so ein bisschen auf die Musik gestrickt wurden. Also ich hatte da auch eine Menge Spaß. Der Film ist von Carsten Gebhardt und wird sicher im Laufe der Zeit noch in dem einen oder anderen Kino in der Gegend zu sehen sein. Können wir nur hoffen. Mhm. Dann hören wir jetzt erstmal Musik und reden nachher. Ein Kaufhaus weiter. Müsste mein sein. Mit 20 gefräßigen Rolltreppen. Automatisch. Gigantische Ventilatoren pressen dicke, heiße Luft rein. Ein Kaufhaus möchte ich sein. Studentenkutten. Eine Größe passend für alle. Ein Kaufhaus müsste mein sein. Ich hätte große Pläne. Riesige Schwingtüren pressen die Leute automatisch rein. Wie fette, schwarze Suppe. Wow, wie groovy. Ja? Damals gesungen hast. Ja, ja. Ja, ja. Da war übrigens eine Moderatorin von Radio 1 mit dabei. Wer das rausfindet und über Twitter oder über Facebook verbreiten möchte, der kann das jetzt mal tun. Da gibt es nachher noch was zu gewinnen. Ihr könnt ja mal versuchen rauszukriegen, wer da, welche weibliche Stimme da im Hintergrund zu hören war. Felix, es gibt diesen Song Zu jung für Rock'n'Roll. Das klingt echt tragisch. Also wenn man sich so, also ich in meinem Alter, ein bisschen über 50, wenn ich das höre, kriege ich richtig Mitleid. Dann denke ich mir, oh Gott, diese jungen Menschen, was können die heute noch erleben? Wie kann man ihnen helfen? Ist es wirklich so schlimm? Nee, ist es nicht. Es ist eigentlich, das ist ja immer so, dieses, dass man also sich immer vorstellt, dass es früher irgendwie toller war wahrscheinlich. Ich nehme an, dass ihr habt euch bestimmt auch in eurer Zeit gedacht, oh, es wäre so schön, wenn wir in 60er Jahren jung gewesen wären oder so. Naja, die DDR hatte da nicht so viel. Ja, eben. Und ich finde halt, also so dieses eine große Ding mit so einem, wie man das, also dass man halt erlebt, wie so ein System fällt. Ja. Durch die Macht des Volkes, das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor. Und vor allem so diese zwei Jahre danach. Stelle ich mir sehr interessant vor. Ja, das muss man wirklich sagen. Also ansonsten, wie gesagt, also in der DDR, da fehlte das so ein bisschen am Reiz, sich in die 50er Jahre zurückzudenken oder in die 60er. Das war nicht so reizvoll, aber der Untergang des Systems, das war hervorragend. Und sowas haben wir halt jetzt nicht also so krass erlebt. So, keine Ahnung, es ist jetzt nicht langweilig gewesen und es gibt sicherlich auch, das ist ja immer, wenn das so in diese Richtung gedrängt wird, als ob, wenn das der Song so ausgelegt wird, dass es nichts gibt, wo jemand demonstrieren kann, dann gehen wir alle auf die Barrikaden und sagen, so, da gibt es sehr wohl eine ganze Menge Sachen, wo man gegen... Und dann so ist der Song auch überhaupt nicht gemeint. Ich bin auch müde, es zu erklären, wie ich das gedreht habe. Aber jetzt ist ja sehr schön, dass ja hier mein Erzeuger hier neben mir steht und der quasi. Ja, ich höre auch zu. Er ist quasi der Schuldige für den Songtext. Was anderes ist es nicht. Das ist einfach so eine sehr individuelle Abhandlung mit meinen Eltern. Meine Mutter ist ja auch in dem Film mit drin. Das ist die sympathische junge Frau, die mit sehr viel Understatement an die Sache rennt, was mir sehr gut gefallen hat. Dass Ina da immer sehr, sehr zurückhaltend an die Sache rangegangen ist. Ja, sehr freundlich vor allen Dingen. Ja, und das ist natürlich dann so, dann hört man immer diese Geschichte und wächst mit diesen Geschichten auf und stellt dann halt fest, dass man, wenn man jetzt auf eine Party macht, da kräht jetzt keinen Hahn danach, wenn ich jetzt hier irgendwie irgendwo in der Fabrik eine Party mache oder so, das ist kein Ausdruck von politischen Unwillen. Ich bin jetzt renitent gegen ein System und das ist natürlich sehr reizvoll, dass man sowas als Jugendlicher begreift in der Gemeinschaft und sagt, okay, uns eint, dass wir gegen das System sind. Das ist sexy auch so ein bisschen. Ja, aber es muss ja nicht unbedingt einen Konflikt geben, um Energie freizusetzen. Man kann möglicherweise auch Energie freisetzen, um Dinge neu zu schaffen. Wie ist das mit, also wenn ihr euch so Vater-Sohn unterhaltet über Dinge, wie organisiert man eine Band, wie ist man erfolgreich? Wie sind die Unterschiede? Ich denke, es war eher interessanter gewesen. Mit der Musik lässt sich wirklich schwer vergleichen, sowieso nicht. Ne? Ja. In völlig verschiedenen Systemen da irgendeine Band auf die Beine zu stellen oder irgend sowas in der Art. Das war, glaube ich, eher für euch interessanter gewesen, dann auch mit dem Club zum Beispiel, mit dem wir involviert sind in Chemnitz, da so ein bisschen mit reinzuwachsen. Und dann würde ich mal vermuten, eher eine gewisse Art ans Leben heranzugehen. Mhm. Also ja, das stimmt, was mitunter in der künstlerischen Richtung mündet, muss aber nicht unbedingt. Aber so die Herangehensweise, dass man jetzt sich nicht in die Hose macht vor Angst, wenn man mal was Gewagtes, meinetwegen auch Künstlerisches, anpackt, wie das ja eine Gründung einer Band und die Absicht zu haben, Erfolg damit zu haben, ja immer ist, da denke ich schon, das haben die Jungs da auch, ja, das wurde denen so ein bisschen vorgelebt. Ja, die Grundhaltung. Dass man jetzt nicht so bürgerlich ist. Es hätte auch schief gehen können, sage ich mir als Vater, ja, dieses nicht so bürgerliche Leben, den dort vorzuführen. Ja. Jetzt natürlich klopft einen jeder auf die Schulter und sagt, Mensch, das habt ihr aber toll gemacht mit den Jungs. Ne? Aber es hätte auch ganz anders als und ist das, ist das von allein, hat das von alleine funktioniert oder glaubst du, dass oder fühlst du, dass da viel Kraft reingesteckt werden musste von euch als Band? In die Band? In die ja, Band, so, sehr, in den Erfolg. Sehr viel Kraft reingesteckt. Das muss man da halt machen. Das fühlt sich dann auch nicht an wie kräftezehrende, ich stehe früh auf und stehe an der Maschinekraft. Das ist eher so eine positive Sache. Also das ist ja auch, jeder kleine Schritt ist ja dann so voll abgefahren und so. Und interessant war ja tatsächlich dann diese Phase, an die wir dann gekommen sind, wo man keine Zeit mehr hat, so die Ausbildung zu machen oder wo man drüber nachdenkt, ob man jetzt ein Studium anfängt oder ob man das sein lässt. Und in der Phase war dann tatsächlich das Elternhaus relativ gut, in dem Sinne, dass die einfach gesagt haben, ja, macht jetzt erstmal. Wie ist das mit Radio? Also hat Radio euch auch geholfen als Band? Absolut, ja. Die Kollegen hier von Radio Fritz, die haben uns ja sehr zeitig sehr, sehr viel gespielt. Das war immer lustig, weil man konnte immer sehen, was so der meistgespielte Song war dann, innerhalb von so einem halben Jahr, war dann tatsächlich zu jung. Und aber in so einer totalen Rumpelversion, die wir halt wirklich so bei uns in Chemnitz aufgenommen hatten, total schäbig. Und das war immer sehr lustig, dass quasi das so eine Demo-Version der meistgespielte Song bei so einem großen Radiosender ist. Und ich glaube, das war schon für uns ein sehr, sehr wichtiger Startpunkt. Was dann jetzt so ein bisschen lustig ist, weil wir diesen großen Hit, dieses Ich will ihn nach Berlin hatten und aber wirklich eindeutig in Berlin die größte Fanschar ist durch das Radio halt. Mhm. Deswegen ist es immer ganz lustig. Wie ist das bei euch beiden mit Radio hören? Hört ihr noch richtig aktiv Radio? Habt ihr Lieblingssendungen oder ist das eher... Also ich hab noch Streams gehört. Man muss sagen, ohne jetzt hier, ey, no disrespect, ne? Aber die Radiolandschaft bei uns ist halt wirklich erbärmlich. Ja. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Aber seitdem es halt diese Streaming-Dienste gibt, also da höre ich nur mehr Musik. Ja, da. Das ist natürlich echt ein bisschen schade, dass da halt so die Dings drauf geht, so die Wortbeiträge. Ja, und ich bin ja bei so einem Bürgerradio unter anderem mit dabei, was der Felix wahrscheinlich in die Rubrik nimmt, das kann man wirklich nicht anhören. Ne? Ja, natürlich gibt es ja auch Ausnahmen. Eure Sendung ist ja lustig, aber und auch die vom da gibt es so eine Hip-Hop-Sendung, die ist auch super gemacht, aber das andere ist manchmal so unfreiwillig komisch. Ansonsten Deutschlandradio Kultur. Ja, genau. Also entweder was Küchenradio, was das läuft den ganzen Tag. Ja. Okay. Das hört meine Mutter auch. Ist der? Dann vielen Dank für die ehrlichen Worte und dass ihr ins Studio gekommen seid, Jan und Felix Kummer. Bitte, bitte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Uns auch. Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie eh nicht. Ich bin 20 einer ganzen Generation, geht es ähnlich. Pornos, Gruppen, Sex, alles schon mal da gewesen. Wir haben Philip Ross 10 Jahre danach gelesen. Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Rebellieren, egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier. Wir sind geboren im falschen Jahrzehnt und wir sitzen am Feuer, hören zu, was die Alten erzählen. Wir sind zu jung für Rock'n'Roll. Wir sind zurück in Schwarz. Wir sind zu jung für Es tut mir leid, doch MTV ist nicht meine Religion. Beziehungsweise, wenn, dann ist Gott ein Klingelton. Und ich langweile mich. Wo zum Teufel bleibt die Action? Bei euch starb Kurt Cobain, bei uns ein bleicher Michael Jackson. Wir wollen Rockstars sein, aber irgendwie klappt es nicht. Mein Opa hat wahrscheinlich mehr Frauen gehabt als ich. Was zugegebenermaßen jetzt nicht so das Kunststück ist. Ich fühl mich wie James Dean, wenn ich auf sein Grundstück sitz. Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Wie soll man rebellieren? Egal wo hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier. Wir sind geboren im falschen Jahrzehnt und wir sitzen am Feuer, hören zu, was die Dinos erzählen. Wellness in Baden-Baden, Kochkurse in Würzburg, Wintergärten bei Sommerloch oder Massagen in großen Kneten oder ein Eis. Was und wo immer Sie auch suchen. Die App von Gelbe Seiten kennt, was andere nicht mal finden. Jetzt kostenlos downloaden. Blumen in Gießen oder Gelbe Seiten als Buch im Web, als App. Ein Angebot Ihrer Gelbe Seiten Verlage. Weil Verrückte nie genug bekommen hat, Mediamarkt heute den unterbaufähigen Bosch Geschirrspüler mit superleisen 44 Dezibel, Energieeffizienzklasse A++ und Aquastop für super saubere 444 Euro. Achten Sie auf unsere Beilage in Ihrer Tageszeitung. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Hier ist Radio 1. Mit den Nachrichten. Im Studio Dagmar Berghoff. Der ehemalige Frankfurter Flughafenchef Bender will nicht Chef des neuen Hauptstadtflughafens werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Brandenburgs Ministerpräsident Platzig, sagte dem RBB, Bender stehe als Geschäftsführer der Flughafengesellschaft nicht zur Verfügung. Stattdessen solle er seinen Sachverstand im Aufsichtsrat einbringen. Platzek hatte dem 68-Jährigen die Nachfolge von Flughafenchef Schwarz angeboten. Bender stand 16 Jahre an der Spitze des Frankfurter Flughafens und gilt als erfahrener Krisenmanager. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft will am 13. Februar über die Personalie Bender beraten. In Deutschland ist eine neue Debatte über die Familienförderung entbrannt. Anlass ist ein Gutachten im Auftrage der Bundesregierung, aus dem der Spiegel zitiert. Demnach sind die milliardenschweren Maßnahmen weitgehend unwirksam. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück fordert eine Überprüfung. Im Fall eines Wahlsieges wolle seine Partei möglichst viel Geld in die Infrastruktur und in eine bessere Kinderbetreuung stecken, sagte er Online-Spiegel. Aus der FDP kommen Forderungen nach einer Art Kindergrundsicherung anstelle der verschiedenen Angebote. Die S-Bahn-Krise ist vom Berliner Senat mitverursacht worden. Das geht laut Tagesspiegel aus einem Papier von 2003 hervor. Demnach hatten Senatsgutachter Einsparungen von rund 77 Millionen Euro vorgeschlagen, die später von der S-Bahn zum Teil umgesetzt wurden und die Krise maßgeblich beeinflusst haben. Besonders radikal wollten die Gutachter bei den Fahrzeugen kürzen. Nur noch die Doppelwagen der Baureihe 481 sollten im Einsatz bleiben. Probleme mit diesen Wagen lösten 2009 die noch heute anhaltende Krise aus. Jetzt läuft beim Fahrzeugneukauf die Zeit davon. Der bei einem Säureanschlag schwer verletzte Ballettchef Filin vom Moskauer Bolschoi hat das Krankenhaus in Moskau verlassen. Er wird nun direkt zur Weiterbehandlung nach Deutschland reisen. Ein Unbekannter hatte dem Ballettchef am 17. Januar Säure ins Gesicht geschüttet. Die Hintergründe sind noch unklar. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 11.34 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Verbreitet liegen die Temperaturen weiterhin knapp über dem Gefrierpunkt bei knapp 2 Grad. Ausnahmen bilden zum Beispiel Ludwigsfelde mit erst einem und Wittenberge mit schon 5 Grad. Bis zu 8 Grad sind noch maximal möglich heute und es wird verbreitet grau bleiben. Es geht momentan noch ein bisschen Regen runter. Das wird auch im Tagesverlauf so bleiben. Allerdings wird die Regenwahrscheinlichkeit abnehmen und dann sind später nur noch Schauer drin und in Richtung Prignitz sogar ein paar Auflockerungen. Nachts ebenfalls kurze Schauer bei Tiefstwerten zwischen 3 und 1 Grad und morgen geht's leider ungemütlich weiter. Viele Wolken, immer mal wieder Regen oder aber auch Schneeregen bei 3 bis 6 Grad maximal. Verkehr. Auf der A10, dem südlichen Ring Richtung Werder, steht zwischen Ludwigsfelde West und dem Dreieck Nutetal ein Pannenfahrzeug. Es ist allerdings nur der Standstreifen blockiert. Vorsicht bitte auf der A13 Richtung Dresden. Zwischen Bestensee und Großküritz besteht Gefahr durch Öl auf der Fahrbahn. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding sorgen Straßenschäden für Probleme, und zwar zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm. Dort ist die rechte Spur gesperrt. Und auf der A115 im Dreieck Funkturm ist ebenfalls eine Spur gesperrt auf der Tangente zur A100. Auch hier sind Straßenschäden der Grund und es staut sich mittlerweile. Und auch ein Abfahren bringt nichts, denn der Messedamm ist in Richtung Kaiserdamm auch zugestaut. Blitzer gibt es unter anderem auf der A9 Richtung Leipzig im Dreieck Potsdam, auf der A10 dem nördlichen Berliner Ring im Kreuz Oranienburg Richtung Havelland, auf der A12 Richtung Berlin kurz vorm Parkplatz Briesenluch sowie auf der B101 Richtung Trebin am Abzweig Berkenbrück und im Weißensee in der Rinnbahnstraße. Weitere Infos nehmen wir gern entgegen von Ihnen unter der 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Lutz Schramm. The white, white world, I wanna see the white, white world. Welcome to America, welcome to London town. Paris is beautiful, but come and look around. The culture of the past. Take a trip to Russia, it could be the last. Welcome to Australia, welcome to Japan. There's so much to find out there you'll never see again. Welcome to the Chinese Wall, welcome to LA. The earth is one, the world is one, and here's great, great, great. I'm looking far away. The earth is one, the world is one, and here's try and try. Eine echte Nachhymne-Wende, Wide Wide World von The Art. So ein bisschen zusammengefasst, das, was junge Menschen in der DDR kurz nach der Wende gedacht haben. Nischt wie raus hier in die weite Welt. Lasst uns unsere Träume erfüllen, damit alles ganz toll wird. Die Rückkehr der Radiolegenden bei Radio 1. Mein Name ist Lutz Schramm. Ich habe bei DT64 und Rockradio B unter anderem eine Sendung namens Paroptikum gemacht. Einer der Bewegten aus dieser Zeit ist Thomas Wagner, der zusammen mit seinem Vater Jürgen Wagner als Herr Blum durch die Gegend gezogen ist, Bühnen bespielt hat im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur mit Musik, sondern auch mit bunter Farbe. Herr Blum ist jetzt wieder unterwegs. Er hat gerade eine neue Platte produziert und wird zum Beispiel am 20. Februar im Kesselhaus der Kulturbrauerei zu erleben sein. Hier ein Stück aus seiner neuen CD. Ich grüße die Fantasten, ich grüße die Chaoten, ich grüße die Spinner, ich grüße die Idioten, ich grüße die Aussteiger, grüße die Utopisten, ich grüße die Verweiger, ich grüße die Anarchisten, ich grüße die Künstler, Denker, Poeten, Träumer, Müßiggänger, ich grüße die Bewegten. Bewegt euch! Geht los und schreit! Bewegt euch! Es ist an der Zeit! Bewegt euch! Vergesst euch! Bewegt euch! Es ist an der Zeit! Ja. Verbitterten, Entsetzten. Ich grüße die Verrückten, Bedrückten, Beglückten, Verliebten, Verlassenen. Ich grüße die Betrogenen, die Aufrechten. Ich grüße die Verbogenen, ich grüße die Geraden. Ich grüße die Verschobenen, ich grüße die Besessenen. Ich grüße die Vergessenen, vergesst euch! Geht los und schreit! Bewegt euch! Es ist an der Zeit! I still have a dream. Revolutions overturn systems. Revolutions destroy systems. I don't need to kill anyone. A revolution is bloody. I think it. You and I have a dream. Have never seen democracy. All we've seen is hypocrisy. Schluss. Ändern. Wir sind das Volk. Ja, ja. Ich grüße die Fantasten, ich grüße die Chaoten, ich grüße die Spinner, ich grüße die Idioten, ich grüße die Aussteiger, grüße die Utopisten, ich grüße die Verweiger, ich grüße die Anarchisten. Herr Blum. Ist bewegt und unterwegs, wie gesagt, am 20. Februar in Berlin live zu erleben. Und jetzt haben wir gleich Philipp Bohr am Telefon. Mal gucken, ob die Leitung nach Dortmund gleich steht. Hier ist erstmal ein Song von ihm. Kill Your Idols natürlich. Ich kann mich erinnern, als wäre es heute ich habe es nachschlagen müssen, das habe ich nicht alles im Kopf, 26.09.1989 auf der Bühne der Werner Seelenbinder Halle stand ich mit einem T-Shirt, weiß mit einer Band drauf, ich weiß nicht, es war Invisible Limits, glaube ich, und habe aufgeregt die Band angesagt, die zu meinen Top 5 in der Zeit gehört haben, Philipp Bohr and the Voodoo Club. Und jetzt freue ich mich total, Philipp am Telefon zu haben. Grüß dich. Ja, hi Lutz. Kannst du dich daran erinnern, an dieses Konzert? Ja, natürlich. Das war das einzige Konzert 1989, das wir jemals in der sogenannten DDR gespielt haben. In der richtigen DDR? Ja, in der DDR, die Oktober 1989 bestanden hat. Ja. Wir haben uns vorher schon gesprochen, also vor diesem Konzert. Ich habe, glaube ich, das war 1988, mal ein Telefoninterview mit dir gemacht. Das hat ganz anders geklungen als dieses jetzt, weil das war noch so über das DDR-Telefonnetz, so mit Ratter, Ratter, Ratter und irgendwelchen Relaisstationen, die da lustige Umschaltungen produziert haben. Und noch weiter vorher hatten wir Kontakt schriftlich quasi, weil das Label, das du damals betrieben hast, Constrictor Records, mich bemustert hat. Das war das erste West-Label, was mir Platten geschickt hat, die auf dem Label veröffentlicht werden. Also so eine richtige Bemusterung für eine Radiosendung. Kannst du dich erinnern, wie es zu diesem Kontakt gekommen ist? Wir wussten überhaupt nicht, dass wir in der DDR gespielt wurden, bis irgendjemand mir eine Playlist gezeigt hat, wo wir überall Platz 1 waren bei internationaler Band. Und dann haben wir einfach euch Platten geschickt. Das war glaube ich, alles. Also wir wussten eigentlich gar nichts davon, dass wir da gespielt werden. Ja. Schon merkwürdig. Du hast damals ein Label gehabt und hast viele englische Bands rausgebracht und dann natürlich auch die eigene, Philip Boer and the Voodoo Club. Machst du sowas heute auch noch? Also bringst du auch noch andere Bands raus? Ich finde Labelarbeit heute in heutigen Zeiten also eher ein bisschen fast absurd oder bemitleidenswert. Wir machen das eigentlich nicht mehr so. Ich unterstütze hier und da noch befreundete ausländische Bands, aber ansonsten Labelarbeit nicht. Was fehlt, ist eine komplette Medienunterstützung. Also wenn man, es geht nicht nur um Geld, sondern darum, dass halt ein Künstler, der ambitioniert ist, heutzutage eigentlich nirgendwo mehr eine Lobby hat. Also er wird nirgendwo mehr im Radio gespielt, nicht mehr in der Presse erwähnt, zumindest als deutsche Band und oder als deutscher Künstler und hat nirgendwo, und man hat als Label nirgendwo einen Ansatzpunkt, um diesen Künstler populär zu machen. Weil er halt nicht mehr in die Medienwelt passt. Die Medienwelt ist sehr kommerziell geworden. Und es war, ich will jetzt diesen Satz vermeiden, das war früher besser. Naja, aber ich finde das schon nochmal interessant zu gucken, wie es war in den 80er und 90er Jahren. Also welche Art von Medien es damals gab, die eine bessere Unterstützung geboten haben. Naja, es gab viel, viel, viel mehr kleinere Zeitschriften zum Beispiel und es viel mehr Radiosender, die sowas zumindest abends gespielt haben. Und heute gibt es noch so ein paar Alibi-Sender, die dann die in dem Monat angesagten ausländischen Platten spielen. Ansonsten war halt früher, es gab einfach so 10 Radiosender, die so eine Musik, die nicht total doof war, kommerziell doof, unterstützt haben. Und andere Kanäle haben sich nicht aufgetan. Wie ist das mit dem Netz. Das ist Netz. Also wir arbeiten als Band oder als Management für die Band, die, also Voodoo Club, alle, die dafür arbeiten, für Philip Boer und Voodoo Club, arbeiten sehr gerne im Netz. Also das ist schon sehr cool. Das reicht nur nicht aus. Wenn jetzt aber, also ich habe gelesen, dass das Album, was ihr jetzt rausgebracht habt, eins der kommerziell erfolgreichsten ist von dir. Ich meinte jetzt nicht gerade meine eigene Band, sondern ich meinte das übertragen auf Künstler, die ich heute unterstützen würde, indem ich die Platten als Label so vermarkten würde. Okay. Wir selber als Philip Boer und The Voodoo Club sind, uns gefällt diese Zeit sehr, sehr gut. Wir waren früher bei großen Plattenfirmen und haben dann halt eine Beteiligung bekommen und heute vermarkten wir absolut alles selbst und beziehen unsere Fans ein und das ist einfach total genial. Und im Netz hat man die absolute Freiheit. Das ist schön, wenn man natürlich schon etabliert ist, wie ich das bin. Okay. Und ich muss nicht mehr diese absolut schrecklichen Videos drehen, diese Videoclips, die mehr gekostet haben als die Plattenproduktion, was ich ganz schrecklich fand. Heute macht man ein Video für 2.000, 3.000 Euro, das finde ich auch genial und tut nicht so, als ob man irgendwie ein 80er Jahre Hit-Videoclip drehen will. Ja, verstehe. Viel Geld, was total damals auch wirklich ein Kampf gegen die Plattenfirma war und immer eine super peinliche Sache war. Du hast vorhin über Radio geredet und wir teilen da die Ansicht, dass das nicht so aufregend ist, was man im Moment im Radio hören kann. Gibt es denn trotzdem für dich, sagen wir mal weltweit, Radioshows, die man sich anhören kann, die du dir anhörst, wo du Spaß dran hast? Ja, super. Zum Beispiel NMI-Radio höre ich. Das ist auch gut. Oder so zusammengestellte amerikanische Podcast-Shows. Ich weiß nicht, ob das Podcast heißt. Ja. Einfach so Radioshows oder nicht mal Radio, wo irgendwelche Leute so... also es ist amerikanische College-Radio, ist unheimlich offen und spielt sehr viele interessante Sachen, die man sich dann auch, natürlich im Netz auch entweder runterladen kann oder anhören kann. Ja, aber so die Hosts wie, weiß ich nicht, John Peel, David Rudigan, also Leute, deren Namen man sich merkt, weil ihre Shows toll sind, gibt's sowas für dich heute noch? John Peel ist leider nicht mehr da und Dave Rodigan weiß ich nicht genau. Ich glaube, der macht auf jeden Fall noch Live-Shows. Ansonsten ist er vom Radio bestimmt gefeuert worden. Wie jeder DJ mit Eiern. Ich weiß nicht, gibt es nicht so. Also in den USA vielleicht, aber hier weiß ich nicht. Kann man dein aktuelles Album in Berlin und Brandenburg demnächst live erleben? Ist in diesem Jahr eine Tour geplant? Nee, dieses Jahr spielen wir nicht in Berlin. Nee, vielleicht nächstes Jahr, dieses Jahr nicht. Aha, okay. Das heißt, man sollte sich das Album einfach so anhören, wie es geht. Also entweder in den Plattenladen gehen. Bringt ihr solche Sachen auch noch auf Vinyl raus? Oder ist das ja, klar, Vinyl, ja? CD, Download, alles. Philipp Ohr, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Und jetzt gibt es noch ein schönes Stück von der aktuellen Platte, Censored. Hanselmann. Das Deutsche Guggenheim zeigt Visions of Modernity. Heute ist Montag und da gibt es die ganz großen Stars des Impressionismus und der klassischen Moderne sogar kostenlos zu bewundern. Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, den jungen Picasso oder Franz Marc. 6 bekannte Sammlerpersönlichkeiten haben spektakuläre Werke für diese großartige Ausstellung zur Verfügung gestellt. Heute gibt es dazu kostenlose Kurzführungen durch das Haus unter dem Motto »I like Mondays Lectures«. Visions of Modernity im Deutsche Guggenheim unter den Linden 13 in Berlin-Mitte. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr und der Eintritt, wie gesagt, heute frei. Werbung.

Zentrum auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring, im Kreuz Oranienburg Richtung Dreieck Havelland, auf der A13 im Spreewald-Dreieck Richtung Berlin, auf der B101 in Richtung Trebin am Abzweig Berkenbrück, in Potsdam in der Amundsenstraße und in Berlin-Weißensee auf der Rennbahnstraße. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir natürlich nach wie vor gern entgegen unter der 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Lutz Schramm. In the GDR, genau. Das ist ganz interessant. Wir können bis an unsere Grenzen gehen. Hast du schon mal darüber hinweggesehen? Das war für einen Text, der in der DDR 1989, Anfang 1989 produziert wurde, schon ziemlich frech. Das Stück ist entstanden, nachdem Sandow mit vielen tausend anderen Jugendlichen bei einem FDJ-Konzert Bruce Springsteen erlebt hat und dort gehört hat, wie das Publikum Born in the USA mitgesungen hat. Und nach kurzem Nachdenken fand Sandow, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, da müsste man mal etwas darüber machen. Und irgendwann später hat man dann festgestellt, haben wir alle festgestellt, dass das schöne Land, in dem wir alle geboren sind, dann nicht mehr existiert hat. So kann es passieren. Einer, der damals auch Musik gemacht hat, kommt jetzt gleich ins Studio. Das ist Flake Lorenz von Rammstein, der damals bei der Band Feeling B gespielt hat. Und unter anderem auch dieses Stück produziert hat. Bakshish vor Burundi von Herbst und Flake, und im Studio begrüße ich Flake, Flake Lorenz von Rammstein. Hallo. Hi, grüß dich. Das ist toll, wir haben in der Zeit, in der wir uns beide mit Musik beschäftigen, nie miteinander geredet, also zumindest nicht im Radio. Ist für mich also eine Premiere. Kannst du dich an Bakshish vor Burundi erinnern? Wer hat da mitgemacht? Ja, das war aus der Zeit, wo nach der Wende überall ein Proberaum gefunden wurde und jeder hat da sein Zeug mitgebracht. Und abends, wenn mit der echten Band nichts war, bin ich so rumgerannt mit einem Casio unterm Arm und habe händeringend nach Leuten gesucht, die mit mir Musik machen wollen. Mhm. Und da bin ich in den Proberaum von Herbst in Peking gekommen. Und die hatten auch nichts zu tun, weil auch wichtige Leute fehlten. Und dann haben wir das, wie man jetzt so sagt, so Session gemacht. Und da ist dieses eine Lied entstanden. Das haben wir da den ganzen Abend gespielt, ein paar Stunden lang. Und damit war dann das eine Lied fertig und wir waren da alle ganz begeistert. Wer hat diesen geilen Mix gemacht? Das ist ja schon, also da denkt man sofort an Adrian Sherwood und On You Sound. Das scheppert so toll. Ich war in der Zeit ein sehr großer Dub-Fan. Ja. Und da spielte auch so eine Drummaschine mit. Die hat sich dafür hervorragend geeignet. Und wir sind dann nochmal zu Frank Pottich ins Studio gegangen nach Weißensee. Der hat auch so ein ganz kleines Ministudio, was es auch nicht lange gab. Und da haben wir das dann nochmal richtig aufgenommen. Gab es danach nochmal andere Dub-Projekte, wo du involviert warst? Ja, aber das ist alles nie veröffentlicht worden. Ah, also wir haben uns oft im Proberaum getroffen und was gemacht. Ein Lied gibt es wohl noch Macau, aber ich weiß nicht, ob der die auf irgendeiner Platte erschienen ist oder so. Ja, okay. Du hast in der DDR bei Feeling B gespielt. Die Band wurde 83 gegründet und ist dann nach der Wende irgendwie so mal verschwunden, mal wieder aufgetaucht. Aljoscha Rompe, der Sänger, der Frontmann der Band war, ist 2000 gestorben. Das heißt, das Kapitel ist komplett abgeschlossen. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die DDR-Zeit von Feeling B, wie würdest du die Band beschreiben? Was war das für ein Projekt? Naja, das war gar keine richtige Band in dem Sinne, weil Aljoscha hat ja wirklich die Band sozusagen nur gegründet, weil nach einer Party ein Schlagzeug bei ihm in der Wohnung stehen blieb. Also da war eine Party, wo eine Band gespielt hat. Danach waren die alle weg und keiner hat es abgebaut. Und dann ist die Band nochmal gekommen und hat geprobt bei ihm im Wohnzimmer. Und da hat er sich gesagt, Mensch, wenn die alle das machen in meiner Wohnung proben, dann kann ich das auch selber. Und hat einfach nur, um den Spaß des Experiments zu machen, eine Band zusammengestellt. Mhm. Er hat Alexander Kriening am Schlagzeug genommen, der kannte Paul. Und Alexander Kriening, der kannte auch mich. Und damit waren wir vier schon zusammen und haben losgespielt, ohne eigentlich zu wissen, was wir machen wollten. Wir waren Idealfans. Ich glaube, das hat uns auch verbunden. Ich weiß nicht, ob Aljoscha die kannte, aber die anderen drei kannten Ideal und mochten die sehr. Und Trio war für uns das Größte, auch in der Einfachheit. Und ich habe gleich bei der ersten Probe, ich bin ja als Bassist eingestiegen eigentlich, habe mir links die Basstasten so abgeteilt und habe versucht, den Bass mitzuspielen auf Lieder, die es schon gab, aber die ich noch nicht kannte. Den habe ich da bei der ersten Probe zum ersten Mal gehört und gleich mitgespielt. Und dadurch habe ich dann so einen Achtelbass gespielt, mehr so in meiner Not. Und habe oft die Töne auch nicht getroffen. Mhm. Und habe einen anderen Ton gespielt, als der eigentlich gespielt werden musste. Und daraus ergab sich dann so eine Art Musikstil, weil ich habe die Töne, die ich bei der ersten Probe gespielt habe, eigentlich dann 10 Jahre lang gespielt. Verstehe. Nicht groß verändert. Deshalb war das musikalisch schwer einschätzbar. Das entsprang alles dem puren Unvermögen, dass wir nicht mal die grundlegendsten Kenntnisse hatten, wie man irgendwie Musik macht oder ein Lied macht mit Strophe und Refrain oder so. Es hat sich ja im Grunde auch dann auf die Art und Weise, wie die Band als Band aufgetaucht ist, Konzerte gegeben hat, durch die Gegend gefahren ist, fortgesetzt. Das war so eine Art Improvisationstheater mit Wanderbühne, so würde ich das übersetzen. Ohne so Theater. Ja, genau, kein Theater, sondern Musik, aber so, also man wusste nie, was man erwartet, wenn man zu Feeling B geht. Also im schlimmsten Fall fand einfach gar nichts statt. Im besseren Fall war es ganz schrecklich. Wir haben bestimmt sehr, sehr viele Leute sehr enttäuscht, aber das war nicht wichtig. Also es gab auch wirklich viele Konzerte, die einfach nicht stattgefunden haben, weil einer nicht kam oder weil es kurzzeitig noch verboten wurde. Und oft, also der normale Fall war eigentlich, dass wir von einem entsetzten Publikum gespielt haben, die uns beworfen haben und gehofft haben, wir hören gleich auf, damit die Bluesbands wieder weiterspielen können. Jedenfalls in der Anfangszeit. Und dann gab es immer so einen kleinen Kreis von 20 Leuten, die waren totale Fans. Die haben gesagt, das ist der Wahnsinn, darauf haben wir gewartet. Und die waren dann auch die richtigen Fans, die uns durch die Jahre auch begleitet haben. Die ersten Aufnahmen von Feeling B habe ich von einem Kollegen bei DT64 in die Hand gedrückt bekommen, der Achim Gröschel heißt und der damals mit Aljoscha befreundet war. Wie habt ihr in der DDR-Zeit eure Aufnahmen gemacht? Da gab es ja keine Möglichkeit, in irgendwelche fertigen Studios zu gehen. Gab es da irgendwie so Handrecording, irgendwelche einfachen Methoden? Ja, wir haben bei uns lief viel über Freunde und Aljoscha, der hatte einen Freund, der hat im Friedrichstadtpalast gearbeitet und der hat uns nachts in das Studio da reingelassen und da haben wir in 4 Stunden schnell 3 Titel aufgenommen. Und als wir die hatten, wussten wir nicht, was wir damit machen sollten und wünschten uns aber, dass die gespielt werden. Und da hat Aljoscha einem anderen Freund, dem Joachim Gröschel, das Band in die Hand gedrückt und hat gesagt, spielt es mal bitte. Und der hat dann wirklich im Abspann von irgendeiner Sendung das Lied gespielt unter Gefährdung von seinem Job, wie wir uns so dachten. Ja. Wir haben schon eine Stunde davor so vom Radio gesessen und dann hat er gespielt und sagt, das ist eine Band, die Feeling B heißt und Hauptsache man kann gut danach tanzen, hat er gesagt. Und nach dem Lied konnte man überhaupt nicht tanzen. Alles war uns völlig egal und da haben wir uns halt zum ersten Mal offiziell im Radio gehört, obwohl es ja nicht offiziell war, obwohl es ja nur reingeschummelt war. Genau, also ich kann mich erinnern, dass mir Achim dieses Tape gegeben hat. Also es waren 4, 5 Songs drauf. Und ich habe ja am Anfang vom Paroktikum das Problem gehabt, dass es noch sehr wenig Musik, die von DDR-Bands waren, aber in die Sendung, in das Konzept der Sendung reingepasst hat, existiert hat und war total heiß drauf. Und habe dann eben auch in den ersten Sendungen Feeling B mitgespielt. Habt ihr das wahrgenommen, auch in der Reaktion der Hörer, also der Leute, die bei euch ins Konzert gegangen sind, dass jemand gesagt hat, wir haben euch im Radio gehört? Das Problem war, dass in meinem ganzen Bekanntenkreis gab es keinen, der Osten gehört hat. Es war so verpönt, also ich wusste nicht mal auf der Radioskala, wo jetzt Radio der DDR oder DT64 ist. Mhm. Wir haben nur SF Beat gehört und versucht mal John Peel zu finden, wenn der nachts um 1:30 kam oder so. Und dann gab es eine Sendung, das hieß irgendwie Duett, Musik für den Rekorder, wo erst eine Ostplattenseite kam und dann eine richtige, also wie gesagt, wo man so mitschneiden konnte. Und danach kam gleich GATT, Gedicht am Dienstag. Und das war alles so ein horrender Schwachsinn, dass man dann ganz schnell so wieder abgeschaltet hat. Und das Paroptikum lief wahrscheinlich schon eine Weile, bis wir das überhaupt wahrgenommen haben, dass es die Sendung überhaupt gibt und dass da wirklich auch Musik von uns gespielt wird oder so. Ja. Sein. Flake Lorenz ist nicht artig, weder bei Feeling B noch heutzutage bei Rammstein. Und er ist hier im Studio bei den Radiolegenden von Radio 1. Wie ist das bei Rammstein, wenn man sich die Herkunft der Musiker anguckt, sozusagen die Wurzeln des Stammbaums der Band, dann kommt da ja nicht nur Feeling B zum Vorschein, sondern da kommt Orgasm des Gimmick, First Arsch, die Firma, Inch the Bucketables, diverse Projekte, wo du mit Paul Landers zusammengespielt hast. Spielt das in der jetzigen Zusammensetzung und beim Arbeiten bei Rammstein noch eine Rolle? Mal darüber hinaus, dass ihr euch vielleicht an die eine oder andere Episode erinnert? Na, damals war das wirklich so, dass die Bands nicht so streng getrennt waren, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Man durchaus in 2, 3 Bands spielen konnte, zur selben Zeit, ohne in irgendeinen Gewissenskonflikt zu kommen. Und man konnte sich dadurch natürlich so musikalisch auch besser verwirklichen, weil manche Sachen waren bei Feeling B einfach nicht möglich, was man dann bei der Firma wieder machen konnte oder so. Und umgekehrt auch, wenn man so richtig rumspinnen wollte, ist man zu Feeling B gegangen. Und insofern war das auch eine große so Familie, die sich untereinander auch ausgeholfen hat, was sehr wichtig war mit PKWs, damit man zum Konzert fahren konnte. Das war ja ein echter Engpass und auch mit Gitarrenverstärkern und so. Wenn wir uns dann nicht geholfen hätten und jede Band ihr Süppchen gekocht hätte, wäre das viel schlechter ausgegangen. Bei Rammstein ist es wahrscheinlich mehr so wie, also ich stelle mir das vor, bei einer Band, die dieses Level von Erfolg erreicht hat, ist das mehr so wie eine Fabrik, oder? Also, dass alles organisiert ist und dass man dann vielleicht so Freiräume hat, wo man anfängt, kreativ zu sein und zusammen irgendwelche Dinge zu machen. Ja, letztendlich das Musikmachen, der Prozess, wenn man sich nicht ausdenkt, das hat sich gar nicht verändert, weil da sitzen Leute zusammen, die sich seit 20 Jahren kennen oder 25 inzwischen. Ja. Und wenn man jetzt sich Lieder ausdenkt und so, dann zählt das alles rundherum überhaupt nicht. Dann zählt nur, wie gut man sich versteht so untereinander und wie gut man zusammen jetzt Musik machen kann. Und wo sind die Limits? Also klar, es gibt keinen Stasi-Beauftragten, der aufpasst, aber gibt es noch eine Plattenfirma, die bestimmte Grenzen setzt? Oder ist eine Plattenfirma gibt es auch nicht mehr, die Grenzen setzt. Das macht die Sache für uns schwierig, weil man entweder noch von früher so selbst eine Grenze im Kopf hat oder man hat so eine Geschmackspolizei im Blut, die irgendwann dann sagt, nee, das geht nicht mehr. Mhm. Aber da darf man eigentlich nicht drüber nachdenken. Und wenn man zu viel darüber nachdenkt, was jetzt irgendwelchen Fans gefallen könnte, wird die ganze Sache sofort auch unglaubhaft und man riecht den künstlichen Schweiß. Also das funktioniert da nicht mehr. Deshalb achten wir darauf, dass die Sachen, die wir machen, uns gefallen. Mhm. Okay. Apropos Geschmackspolizei, die Heino-Geschichte ist ja jetzt gerade in der Runde, hast du es schon gehört? Ich habe es leider noch nicht gehört, aber alle, die es gehört haben, haben gesagt, das ist sehr, sehr gut. Besonders das Junge von den Ärzten soll fast eine ehrlichere Interpretation sein als von den Ärzten selbst. Und ich werde mir sofort die CD kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt schon. Habt ihr schon einen Plan gemacht, im Gegenzug einen Heino-Song zu covern? Nee, aber wir wollten ihn mal bei uns mitsingen lassen. Es gibt ein Lied, das heißt Wo bist du? Und da gibt es eine Stelle, die ist extra schon nach ihm benannt, diese Bridge vom Refrain. Da hätten wir uns gewünscht, dass er die singt. Ach so. Deine Hände sind so kalt, das haut genau hin. Aber er war leider für uns in der Zeit nicht greifbar irgendwie. Mhm. Sonst hätte er schon vor 5 Jahren bei uns auf einer Platte so mitgesungen. Wahnsinn. Okay. In diesen 2 Wochen bei Radio 1 geht es um Radiolegenden. Und ich interessiere mich immer auch bei meinen Gesprächspartnern, wie sie Radio hören. Wie ist das bei dir? Hörst du im Moment Radio? Gibt es da Lieblingssendungen? Naja, ich höre natürlich das Radio 1, das ist völlig klar. Ja gut, also dafür wurdest du jetzt auch eingewiesen, das zu sagen. Nee, das wurde ich nicht, aber das liegt nicht daran, dass Radio 1 so gut ist, sondern es liegt daran, dass die anderen Sachen Sender für mich unerträglich sind. Also ich kriege da echt Krämpfe. Ich bin ja vielleicht auch empfindlich geworden mit dem Alter, aber ich mag es schon nicht, wenn ich geduzt werde von den Moderatoren. Und wenn die so gute Laune haben und die Musik mit Lady Gaga, kann ich auch nicht 8-mal am Tag. Das ist für mich schwierig. Wenn ich noch seriöse Sprecher kriege oder so, dann freue ich mich schon ein bisschen. Und international? Also gibt es irgendwie in Amerika, in England irgendwo noch Shows? Nee, wenn man irgendwo ist, dann hört man ja schon die Rockstation, wenn man in Amerika ist oder so. Aber da machen wir das nur beim Autofahren oder so. Philipp Bohr hat sich vorhin darüber beklagt, dass die deutschen Medien nichts für deutsche Bands tun. Empfindet das Rammstein genauso? Oder du für Rammstein? Das empfand ich schon immer unabhängig von Rammstein eigentlich. Okay. Dass zu wenig für deutsche Musik im Radio läuft. Aber da muss man sich abfinden. Also dieses Quotenzeug, das finde ich auch Quatsch. Wenn man zu irgendwas gezwungen wird, dann ist da ja auch was faul dran. Das ist eben so. Ja, dann tun wir jetzt was, indem wir einen tollen Song von Rammstein hören. Und ich bedanke mich bei Flake Lorenz. Danke, alles dass klar. Du da warst. Danke, tschüss. Ja, tschüss.

Weitere 121 Menschen wurden verletzt. Die Ursache des Unglücks in Mexiko-Stadt sind nach wie vor unklar. Der bei einem Säureanschlag schwer verletzte Ballettchef Filin vom Moskauer Bolschoi hat das Krankenhaus in Moskau verlassen. Er wird nun direkt zur Weiterbehandlung nach Deutschland reisen. Ein Unbekannter hatte dem Ballettchef am 17. Januar Säure ins Gesicht geschüttet. Die Hintergründe sind noch unklar. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Es ist jetzt 12.35 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro und ein paar aktuellen Temperaturen fürs Sendegebiet. 2 Grad aktuell in Rheinsberg, 3 in Eisenhüttenstadt und auch in Berlin-Tegel. 4 sind es in Angermünde und Spitzenreiter ist Wittenberge mit 5 Grad. Bis zu 8 Grad sind theoretisch noch drin. Es wird allerdings sehr ungemütlich bleiben, denn der Himmel wird nicht aufreißen oder nur sehr geringfügig, wenn dann überhaupt am Nachmittag von der Prignitz her. Bis dahin müssen wir mit dem Regen noch leben. Zum Abend hin nimmt die Regenwahrscheinlichkeit dann ab. Nachts gibt es demzufolge nur einzelne Schauer und durchaus auch mal größere Wolkenlücken bei Tiefstwerten zwischen 3 und 1 Grad. Und morgen ändert sich kaum was an der Grundsituation. Es bleibt eher bewölkt und tagsüber steigt das Risiko für Regen, Schnee oder aber auch Graupelschauer wieder an. Bei 3 bis 6 in Berlin um 5 Grad maximal. Verkehr. Zunächst die Entwarnung, die kommt vom südlichen Berliner Ring, also der A10 in Richtung Dreieck Werder. Das Pannenfahrzeug kurz vorm Dreieck Nutetal ist mittlerweile abtransportiert worden. Dort haben Sie wieder freie Fahrt. Nicht so auf der A13 Richtung Dresden. Zwischen Bestensee und Großköris müssen Sie weiterhin mit Behinderungen durch Öl auf der Fahrbahn rechnen. Im Stadtverkehr Berlin sorgen Straßenschäden auf den Stadtautobahnen für Probleme. Auf der A100 Richtung Wedding ist die rechte Spur gesperrt zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm. Und Sie haben gemeldet, in der Gegenrichtung stockt der Verkehr vor der Abfahrt Spandauer Damm. Das Ganze schon ab der A111. Und auf der A115 stadteinwärts im Dreieck Funkturm ist auch noch eine Spur gesperrt, auf der Tangente zur A100, ebenfalls aufgrund von Straßenschäden. Und dort staut es sich auf jeden Fall schon ganz erheblich. 10 Minuten müssen Sie locker mehr einplanen, auch auf dem Messedamm selber, der ist auch schon zugestaut. Und geblitzt wird unter anderem auf der A9 Richtung Leipzig im Dreieck Potsdam, auf der B5 in der A10 Auffahrt Spandau Richtung Dreieck Potsdam, auf der B101 Richtung Trebin am Abzweig Berkenbrück, in Potsdam in der Amundsenstraße Richtung Potsdamer Straße und es kann Sie in Berlin-Weißensee auf der Rennbahnstraße erwischen, wenn Sie in Richtung Greifswalder Straße unterwegs sind. Sollte was fehlen, dann können Sie es natürlich nach wie vor ergänzen über die 0331 70 99 888. Wir danken und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Lutz Schramm. Jamako, komm zusammen. Baseku Koyate ist das aus Bamako. Ich habe den Song kurzfristig ins Programm mit aufgenommen, weil ich letzte Woche bei Kulturzeit einen Bericht gesehen habe, dass die Al-Qaida in Mali Musiker verfolgt, weil nach der verqueren Vorstellung von Islam für die Al-Qaida eben Musik machen, Musik hören überhaupt nicht geht. Da werden eben Musiker bedroht, dass ihnen die Finger abgeschnitten werden. Das ist ziemlich grausig. Dieser Song wurde vor kurzem in Mali produziert und ist dort offenbar als gute Stimmung für die Situation dort gedacht. Gegen Engstirnigkeit und Dogmatismus muss man offenbar immer etwas tun. Es gehört ja auch mit zu meiner Arbeit beim DDR-Radio und dann später bei Rockradio B und bei Fritz, bei Radio Brandenburg, dem Vorgänger von Radio 1, Weltmusik zu spielen. Hier ist einer meiner Lieblingssongs, die Bundu Boys mit Lizzy. Citati bassi, citati taxi, citati stimela qua tu si tarda gannale. Ma vengi co venisse, tengi polona, lisi, uena, angazino, muriazine, acco con ciò ci stanno osami, umangi tabagava. Citati bassi, citati taxi, citati stimela qua tu citate gannane. Ma venghi co benisso, tieni polo, lisi, uena. Lisi, lisi, lisi, acco con ciò ci stanno osami, umanghi tabagava. Legende von morgen. Die Legende von morgen ist Monika Dietl, die jetzt am Telefon wahrscheinlich in Berlin sitzt. Hallo Lutz. Ja. Hallo Monika. So ist es. Die Rückkehr der. Du spielst ja gerade gute Laune Musik gerade weg. Ja, ich habe die ganze Zeit schon gute Laune Musik gespielt. Also das war ist meine. Ein bisschen Nirvana dabei. Naja, aber das ist auch gute Laune Musik. Ich bitte dich. Stimmt. Du kehrst zurück zum Radio, aber du hast in der Zwischenzeit gar kein Radio gemacht. Ist das so? Ja, überhaupt nicht. Ich habe meine Yogalehrerausbildung gemacht. Ja, ich kann mich erinnern, dass du bei beim SFB vor allem Tanzmusiksendungen gemacht hast, um das mal vorsichtig auszudrücken, ja. Also alles, was so in der Dance-Szene ja. Passiert ist. Du warst quasi auch für mich, by the way, zum Beispiel in der Armeezeit, haben wir dann immer heimlich gehört, SF Beat. Und, Ja, klar. Du warst für mich eine der beiden Institutionen, die andere war Barry Graves für Tanzmusik. Alles, was an Hip-Hop, House und ähnlichen Sachen lief. Wir waren alle uns gegenseitig Institutionen, glaube ich. Ja, genau. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du morgen hauptsächlich solche Musik auflegst oder wird es da auch andere Überraschungen geben? Es ist, es hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Ich meine, ich höre inzwischen natürlich in meiner Zeit so 2004, 2005 hat sich ja alles vermischt. Da gab es ja auch diese coolen Hipster-Rockbands und man ist wieder auf Konzerte gegangen und was weiß ich. Also ich höre schon viel gemischt, aber morgen sind die Stars also elektronisch. Eine Geschichte, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass einer meiner Kollegen, André Langfeld, bei DT64, da hat er dann nach der Wende angefangen, bei DT64 auch selber Sendungen zu machen, immer mal mit Platten gekommen ist, die er von Monika Dietl bekommen hat. Wie hat das denn funktioniert? Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns getroffen haben in Ost-Berlin. Wir waren da irgendwo auf dem Rasen gesessen und haben gequatscht. Das Bild habe ich noch ziemlich präsent in meinem Kopf. Und ich kenne ihn halt seit daher. Und der wird auch morgen bei mir in der Sendung sein. Ja, schön. Weil der ist ja doppelt qualifiziert. Der ist ja DJ in Clubs und er ist Musikjournalist. Und es wird ein Open-Table-Talk geben über so den derzeitigen Stand der DJ-Kultur. Und ansonsten habe ich halt die Stars zu Gast. Super. Ich glaube, da freuen sich alle drauf. Also nicht nur Freunde von tanzbarer Musik, sondern alle... Auf alle Fälle Freunde von Ellen Alien, okay. Auf alle Fälle Freunde von Ulrich Schnaus, der extra aus London kommt. Und das heißeste Projekt in Berlin wird zu Gast sein, Holzmarkt-Mörchenpark. Okay, das klingt jetzt unbekannt für mich, aber ich glaube, alle haben jetzt schon ihre Radios für morgen programmiert und werden ab 10 am Gerät sitzen, wenn Monika Dietl als Radiolegende zurückkehrt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Sendung. Tschüss. Mach's gut. Radio 1. Hello Radiofans, Radiofanik und Radio Addicts. Die Rückkehr der Radiolegenden. Never had a teddy bear. She is so sad, cries her eyes out. Tina has never had a teddy bear, and that is why her mother died. She was a quiet girl, got never in trouble, and she loved her mother's heart. She went window shopping every day. Something was missing from the start. So she grew up to a beautiful blonde, but there was darkness in her smile. When she grabbed the knife, a tear rolled down her cheek. There was moonlight in her. Said it cries a rise out. Tina has never had a teddy bear, and that is why her mother died. Boys were dreaming of the beautiful girl, but her smile was a lie. When she left the room, her mother looked amazed. Said it cries a rise out. Tina has never had a teddy bear, and that is why her mother died. Tina has never had a teddy bear. She is so sad it cries a rise out. Tina has never had a teddy bear. Why her mother? Has Never Had a Teddy Bear, ein Song von einer Band, die auch in der DDR Wohlfühlmusik spielen konnte. Dieses Stück war gerade eine Weltpremiere. Vico Wildanger hat mir das zur Verfügung gestellt für diese Sendung, hat das neulich mal produziert. Und ich bin ganz froh, dass das quasi als quasi Schlusspunkt dieser Sendung ganz gut stehen kann. Es hat mir Riesenspaß gemacht, bei Radio 1 wieder mal Radio zu machen. So viele Knöpfe, die kriege ich wahrscheinlich jetzt 20 Tage nicht mehr aus meinem Kopf raus. Aber das ist dann auch schon okay. Vielen Dank an Regina Schmoy, die die ganze Zeit helfend hinter mir gestanden hat und jeden Knopf aufgefangen hat, der mir runtergefallen ist. Jürgen König und Philipp Meinhold als Redakteure haben auch für den Erfolg dieser Sendung, zum Erfolg dieser Sendung beigetragen. Und vielen Dank an Dagmar Berghoff für die wundervollen Nachrichten heute. Inhaltlich und formal. Das sind die Freunde der italienischen Oper. Mein Name ist Lutz Schramm. Ich verabschiede mich vom Mikrofon und noch viel Spaß bei Radio 1. Jetzt gleich mit Anja Kaspari. Of 1989. And the pig that comes to door let my head rest. Out of the grave and I come to your lair after death. Hey, I believe this horse a crazy year. This horse a mistake of 1989. Of 1989. Der Kopf frei wird für andere Sachen. Die Rückkehr der Radiolegenden. Matthias Hanselmann. Junge Fotografie, der Vattenfall Fotopreis 2012 im CO Berlin. Spannung war das Thema dieses Fotowettbewerbs.

A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Großköris müssen Sie mit Behinderungen rechnen. Dort liegt Öl auf der Fahrbahn. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Suckow und Putlitz hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Spur ist blockiert. A115 AWUS zu Bringer-Notetal statt auswärts Richtung Dreieck Potsdam. Zwischen Potsdam-Drewitz und dem Dreieck Notetal ist wegen Bauarbeiten die rechte Spur bis etwa 15 Uhr gesperrt. B96 Luckau-Malo zwischen Baruth Nord und Zossen in Höhe Neuhof besteht in beiden Richtungen Gefahr durch eine Schafherde auf der Fahrbahn. A100 Stadtring Richtung Wedding in Berlin zwischen Hallenseestraße und Kaiserdamm ist die rechte Spur wegen Straßenschäden gesperrt. A115 AWUS Richtung Berlin im Dreieck Funkturm ist die linke Spur gesperrt auf der Tangente zur A100. Dadurch staut es sich dort, auch der Messedamm ist mittlerweile dicht. Malchow B2 Dorfstraße zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitzstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt. Sie müssen dort mit Stau rechnen. B96 Reinickendorf, die Rödernallee ist zwischen Am Nordgraben und Lindauer Allee in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Und in Kreuzberg ist die Urbanstraße zwischen Hermannplatz und Bärwaldstraße nur einspurig befahrbar. Blitzer haben Sie uns gemeldet von der B5 in der A10 Auffahrt Spandau Richtung Dreieck Potsdam, von der B101 Richtung Trebin am Abzweig Berkenbrück und aus Berlin-Weißensee von der Rennbahnstraße in Richtung Greifswalder Straße. Wenn Sie Blitzer und Verkehrsmeldungen durchgeben wollen, dann gerne unter 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Besten Dank. Radio 1.